Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Frank Elstner. Radio Luxemburg. Ja, das war mal. Guten Morgen, liebe Hörer. Radio Luxemburg wünscht guten Morgen. Als ich noch eine sogenannte Radiopersönlichkeit war, da hieß ich nur Frank. Und mein Nachname war von Radio Luxemburg, bevor sich die Fernsehkarriere bei mir einstellte. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch alles richtig hinkriege. Ich soll jetzt 3 Stunden lang hier für ein munteres Programm sorgen und habe mir ein paar Dinge ausgedacht von früheren Zeiten. Wer jetzt älter ist als 35, der kann hoffen, dass er sich noch an ein paar Dinge erinnert, die damals vielleicht auch ein bisschen Radiogeschichte gemacht haben. Wer jünger ist als 35, der muss über die Fehler lachen, die ich heute mache, und da werden sicher einige auf uns zukommen. Ja, Radio Luxemburg wünscht guten Morgen. Damals war das der fröhliche Wecker, der begann immer um 6 Uhr von 6 bis 8. Meine Kollegen von heute, die Sie heute Morgen gehört haben, die mussten 5 Stunden ran. Die haben wirklich harte Zeiten hier einführen müssen. Damals war ich trotzdem einer von denjenigen, die immer morgens um 6 im Studio sein mussten, 3 Jahre hintereinander. Aber das ist mir nicht immer gelungen, weil ich gebe es ehrlich zu, 2-mal habe ich verpennt und kam erst um 7, habe mich dann an meinen Techniker gewandt, habe gesagt, pass auf, Mensch, spiel Platten so viel du willst, ich komme noch rechtzeitig. Und dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, meine Damen und Herren, Sie hörten jetzt Musik am laufenden Band und jetzt geht's wieder los, es ist 7 Uhr. Und die Sendung, die ab 10 Uhr bei uns lief, hieß Mr. Morning. Sie wurde jahrelang moderiert von dem Moderator Rainer Holbe, vielleicht den Älteren noch bekannt, als Moderator der ZDF-Star-Parade und einer der besten Freunde von James Last. Und das war auch wiederum der Grund, weshalb James Last einmal die Kennmelodie für Radio Luxemburg geschrieben hat. Wollen wir mal reinhören in die Musik? Da kommen jetzt bei den Älteren vielleicht ein paar Erinnerungsträume auf. Happy Luxemburg hieß dieser Titel und lief morgens ab 6 Uhr so alle 2-3 Stunden als sogenannte Signation für diesen Sender Radio Luxemburg. Und dann habe ich eine Sendung gemacht, die hieß Hier Frank, wer da? Die habe ich jeden Samstag gemacht, ist die Vorläufersendung von meiner heutigen Fernsehsendung Menschen der Woche. Und dort habe ich jede Stunde 4 Menschen angerufen. Und meine bösen Techniker haben mir von diesen 4 immer einen reingestellt, von dem sie wussten, dass ich ihn nicht kenne. Und dann musste ich konfrontiert werden, wer ruft dich da an, mit wem sprichst du, über was, was passiert da? Die Hörer haben sich zum Teil kugelig gelacht, und das wollen wir heute auch mal probieren. Das heißt, ich spiele Ihnen jetzt die Melodie ein, als seien wir anno 1982, Samstagvormittag zwischen 10 und 11, und hier Frank Werder. So, und eigentlich müsste jetzt eine Telefonklingel eingebaut sein, ein Bimmelimmelim, und ich sage, hier Frank, wer da? Guten Morgen. Hallo. Ah, da verstellt schon einer seine Stimme. Wer könnte das denn sein? Guten Morgen, kennen wir uns? Ja, ich glaube, sehr gut. Sehr gut, das heißt, wir duzen uns? Ja. Haben wir denn schon mal zusammen im Fernsehen gearbeitet? Ja. Das heißt, wir duzen uns, und ich darf jetzt sagen, bist du heiser? Ein bisschen, ja. Hast du dich erkältet und willst mich hier auf die Rolle bringen, ja? Ein bisschen auch das, ja. Ein bisschen auch das, ja. Wohnst du zufällig in Düsseldorf? Nein, da wäre ich ja dann geblieben in Düsseldorf. Ach, mit anderen Worten, du bist aus Düsseldorf mal raus. Ich war nie in Düsseldorf. Ah, das bringt's mir jetzt weiter. Aber die Stimme, die du jetzt benutzt, die ist doch eine verstellte, oder nicht? Das ist nicht ganz unrichtig. Bist du denn ein Schauspieler? Auch. Auch ein Schauspieler? Ein Moderator vielleicht? Ja, ein auch. Ein Kollege von mir im Unterhaltungsfernsehen? Ja. Bist du auch erfolgreich? Ja. Kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr antworten, als immer nur Ja und Nein und Hoppla zu sagen? Antworte doch einfach mal in ganzen Sätzen. Gestern war ja Weiberfasnacht im Rheinland. Hast du davon was mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Da war ich nämlich gar nicht im Rheinland. Sag mal, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist ein uralter Freund von mir. Du kommst aus dem hohen Norden. Du hast gerade Geburtstag gefeiert. Ich durfte dabei sein, als deine Familie dich hochleben ließ. Das kann nur einer sein. Das ist Dieter Thomas Heck. Ja, der ist es. Ach, du, ich werde ja immer heiser, wenn ich so spreche. Das ist ja schrecklich. Dieter. Und wen hast du in Düsseldorf vermutet? Den Jochen, unseren alten Kumpel Jochen. Ja. Ja, der hätte ja auch so geantwortet. Ja. Dieter, du weißt, was das hier für eine Sendung ist. Hier ist eine Serie. Nein, weiß ich nicht. Also, ich erzähl dir was. Hier gibt's einen Sender, der heißt Radio 1 95,8 und der macht im Moment Werbung über die Rückkehr der Radiolegenden. Gestern war Carmen Thomas dran. Nächste Woche ist, glaube ich, irgendwann der Thomas Gottschalk dran. Carmen Thomas ist Schalke 05, ne? Ja. Ja, das musst du nicht wiederholen. Das tut dir ja heute noch weh. Hugo Egon Balder war hier mit dabei. Du bist heute als Telefonanrufer einer von denen, die auch eine Radiolegende waren, denn du warst, glaube ich, der erste Bravo-Disc-Jockey überhaupt in Deutschland. Ja, richtig. Daher kommt ja der Name Thomas von Bravo. Ja, erklär das unseren Hörern. Ja, also damals gab es in Luxemburg, wo ich damals war, gab es einen Dieter, nämlich Dieter Weidenfeld, ja. Der Ex-Manager von Howard Carpendale. Richtig. Und der hieß also Dieter und sprach auch unter Dieter am Mikrofon, ihr Dieter. Und nun kam ich und sagte immer, ihr Dieter Heck oder ihr Camillo II, denn ich war Camillo Ersatz Camillo, habe ich immer gesagt, weil ich die Urlaubsvertretung für Camillo machte. Und dann habe ich eines Tages diese Bravo-Box gesehen und gesagt, das wäre eigentlich eine tolle Sendung für uns. Die müsste man als Sendung machen. Die Hitparade aus der Bravo. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsste man mit den Bravo-Leuten reden. Das war damals eine Frau Krakauer, die Chefredakteurin. Fällt mir jetzt noch ein. Und habe gesagt, Frau Krakauer, ich habe eine Idee. Ich bin in Luxemburg, ja, das weiß ich. Ich sage, und ich brauche einen neuen Namen. Wieso brauchen Sie einen neuen Namen? Sag ich, weil es da einen Dieter gibt. Aber wir sprechen alle unter Vornamen. Und dann haben wir 5 Namen zur Auswahl gestellt und dabei kam der Thomas raus. Und das Wunderbare ist, dass man bei dir nur auf den Knopf drückt und du erzählst und erzählst und erzählst. Die Radioschule war doch die beste. Ich glaube, alle, die später mal Fernsehkarriere machen wollen, die sollten im Radio anfangen, oder? Das halte ich für ganz wichtig, habe ich immer gesagt. Ein ganz entscheidender Punkt ist der Start im Radio, wo du wirklich aus dem Nichts, mal überleg mal, was wir in Luxemburg gemacht haben, Riesensendungen, aber mit gar nichts, mit 10 Platten oder 12 und mit irgendwelchen Heften, die wir gelesen haben und daraus eine Sendung gemacht. Naja, das war nicht immer so. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass du mal eine Sendung gemacht hast, die hieß Auf ein Wort. Und da hast du ein kleines Wort. Mit einer großen Bedeutung. Und da hast du deinen Freund Frank ganz schön zusammengeschissen. Ich war unterwegs in der Eifel auf der Bundesstraße 51 und höre auf einmal, wie du über mich rummeckerst. Was war das nochmal? Ja, du, es waren irgendwelche Geschichten, ich weiß nicht warum. Nur ich habe dann eine Geschichte erzählt und habe gesagt, wenn ein Freund da ist, der ein Freund ist, der muss sich auch als Freund beweisen, wenn es dem anderen mal nicht gut geht. So zum Beispiel bei mir. Und wenn dann ein Freund plötzlich noch gegen dich redet, dann ist das ganz schlimm und dann tut das auch unglaublich weh. Und dann habe ich dich damit gemeint, hast du irgendwas angenommen. Das war auch so gemeint. Aber das wir müssen ja zumindest so müssen wir schnell sagen, Dieter, dass wir uns schnell versöhnt haben und seitdem nie wieder Krach gehabt haben. Nein, das ist richtig. Dieter, das mach mir einen Gefallen. Wenn ich schon mal diese Radiolegende Dieter Thomas Heck am Telefon habe, mach mir einen Gefallen. Du bist mit Berlin so verbunden und ich sitze jetzt in Potsdam hier im Studio. Stell dir doch bitte. Darum wohne ich doch immer. Ja, wunderbar. Im Avensis Hotel. Ja, da hast du jetzt auch noch die Werbung eingeführt hier im Hörfunk. Ich nehme an, das gehört dafür dann eine Rechnung geben. Aber jetzt stell dir doch einfach mal vor, du denkst ans ZDF, ich denke an die Hitparade und du beginnst nochmal mit deiner Originalstimme diese Sendung, die jahrzehntelang die deutsche Musik begleitet hat. Die wird übrigens jetzt wieder die deutsche Musik begleiten, denn ich bin bei Carmen Nebel, auch das übrigens in Berlin. Und das beginnt dann da so. Hier ist Berlin. Blick zur Uhr, 19.30 Minuten und genau 16 Sekunden. Herzlich willkommen zu Elstners Plaudereien am Mikrofon. Dieter, vielen herzlichen Dank. Woher hast du jetzt gerade angerufen? In welchem Land bist du? Scheint die Sonne? Ach, wir haben ein Wetter. Timmy, das glaubst du nicht. Traumhaft. Also, dann geh wieder in den Liegestuhl, ruh dich aus. Danke, dass du dich gemeldet hast. Grüß deine Frau und herzliche Grüße hier von Radio 1. Das hast du aber so gesagt, als seist du da schon mit Vertrag eingestiegen. Radio 1, das klingt gut. Okay, und du klingst immer noch gut. Das war Dieter Thomas Heck. Tschüss, Dieter. Servus, ciao und grüß die Kollegen bitte. Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime. Thank you. Hier ist Radio 1. Sie hören etwas aus der Serie Die Rückkehr der Radiolegenden. Und einen haben wir gerade gehört, nämlich Dieter Thomas Heck. Und das Lied, das wir eben gehört haben, Bongo Bongo Je Ne T'aime Plus von Manu Chao, ist eins meiner Lieblingslieder. Hier spricht Frank Elstner und ich soll Sie noch bis 12 Uhr begleiten. Wir haben unter anderem ein Spiel eingeführt, das ich vor über 30 Jahren bei Radio Luxemburg gespielt habe, nämlich hier Frank, wer da? Am anderen Ende des Telefons meldet sich irgendeine Person, von der ich nicht weiß, wer es ist. Ich habe dann eine Minute Zeit, rauszukriegen, mit wem ich spreche. Ansonsten muss ich bekennen, heute mit dem falschen Fuß aufgestanden und um den Namen bitten. Also legen wir mal los. Wer ist dran als zweiter Gast für heute? Hallihallo. Das kann ich zumindest schon mal erkennen. Es kann sich hierbei nur um eine reizende junge Frau handeln. Das ist richtig, ja. Guten Morgen, lieber Frank. Guten Morgen, lieber Frank. Mit anderen Worten, wir kennen uns. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben auch schon zusammen, wir haben schon Sendungen zusammen gemacht? Das haben wir auch. Mhm, genau. Jetzt muss ich natürlich raten. Diese Stimme erinnert mich an eine blonde Frau, die mal bei Verstehen Sie Spaß von uns ganz fürchterlich reingelegt worden ist an einer Hotelrezeption. Kann das sein? Frank, du liegst sowas von super richtig. Du hast ins Schwarze getroffen. Das ist korrekt. Meine Damen und Herren, dann weiß ich, mit wem ich jetzt telefoniere. Und wir haben lange nicht mehr telefoniert. Es wird höchste Zeit, dass wir das wieder einführen. Die wunderbare Schauspielerin Anja Schüte, guten Morgen. Guten Morgen, da warst du aber schnell, mein Lieber. Naja, wir haben ja oft genug telefoniert. Also wenn ich mir die Stimme nicht merke, so welche soll ich mir dann merken? Wo bist du gerade? Das ist aber lieb. Ich bin auf Sylt, es schneit. Wir haben tiefsten Winter und ja, es ist eigentlich alles wunderschön, so wie ein Winter eigentlich auch sein sollte. Also ein echter Sylt-Fan findet Sylt ja immer schön. Im Sommer ist da angeblich immer schönes Wetter, auch wenn es regnet. Wenn es regnet, sagt jeder, wunderbar, ist für den Garten so gut. Wenn es schneit, sagt jeder, die Landschaft sieht so schön aus. Ein Sylt-Fan hat 365 Tage eigentlich die Sonne im Herzen. Ist das so? Ja, das ist so. Es kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Klamotte. Das ist ein uralter Spruch. Aber ganz ehrlich, die letzten drei Sommer waren leider nicht so gut. Wir sind alle sehr sonnenhungrig und deshalb freue ich mich auch auf den nächsten Urlaub, der bald auch schon ansteht. Anja, eine Frage an dich. Ich sitze hier in einer Serie, die heißt Die Rückkehr der Radiolegenden bei Radio 1. Hast du eigentlich auch mal Radio gemacht? Leider nicht. Hätte ich gerne gemacht. Leider nicht. Und was machst du aktuell? Aktuell, wie gesagt, bin ich jetzt gerade hier auf Sylt und bin ein bisschen im Winterschlaf, wie es ja im Moment auch so üblich ist. Es finden viele Veranstaltungen statt. Man ist also auf, egal ob das nun Verleihungen sind oder irgendwelche Events, wo man nette Kollegen trifft, wie dich zum Beispiel. Wir haben uns leider lange nicht gesehen und insofern nutzt man die Zeit, um einfach ein bisschen Akquise auch zu betreiben. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, die du oft in deinem Leben gehört hast, aber unsere Hörer interessiert es vielleicht, gerade wenn ich eine Frau, die so oft über den roten Teppich gelaufen ist, hier mal befragen darf, dann denke ich jetzt an die Berlinale und an die ganzen vielen Empfänge. Wie lange braucht eigentlich eine Frau im Durchschnitt, um sich für den roten Teppich fertig zu präparieren? Naja, ich sag mal, man ist natürlich schon irgendwo ein bisschen vorbereitet und weiß, was man anzieht, hat dann dementsprechend auch die Frisur und das Make-up ausgewählt. Aber ich sage mal, mehr als eine gute Stunde, anderthalb brauche ich eigentlich nicht. Und wenn dann die ganzen Reporter und Fotografen sich auf einen stürzen und jeder schreit, hier, guck mal da, da wird man schon manchmal aus dem Rhythmus gebracht, oder? Ja, aber auch darauf stellt man sich ja ein und das ist ja auch gerade das Schöne. Also es wäre ja ganz fürchterlich, wenn keiner rufen würde, Anja, guck mal hier, Anja, guck mal da. Angenommen, man würde nicht erkannt werden, wäre das, glaube ich, auch ziemlich traurig und auch nicht Sinn der Sache. Insofern ist das ein Spiel, was man mitspielt und das gehört einfach auch dazu. Apropos Spiel, wir haben ja mit dir gespielt, ohne dass du es wusstest, für die versteckte Kamera bei Verstehen Sie Spaß. In einem Münchner Hotel haben wir dich reingelegt. Bist du vielleicht so lieb und erzählst unseren Zuhörern mal, was dir da widerfahren ist? Ja, das war unglaublich. Ihr habt das ja so geschickt gemacht und unseren Regisseur, den lieben Otto Retzer, mit involviert als Lockvogel und das Ganze wurde quasi versteckt in aktuelle Dreharbeiten, sodass ich also überhaupt gar keinen Schimmer davon hatte, dass ich hier auf Glatteis geführt werde. Und das Ganze war also eine, ich sag mal, doch schon eine Zerreißprobe, denn man setzte mir quasi eine, in Anführungsstrichen, Kollegin vor, mit der ich eine neu geschriebene Szene spielen sollte. Und diese Kollegin, die war natürlich so gebrieft von euch, alles zu tun, damit sie mich immer wieder unterbricht, damit immer wieder irgendetwas schief läuft. Und das ist ihr also wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes gelungen. Also ich weiß nur, wie du einen immer dickeren Hals bekommen hast und wir hinten alle dachten, wir müssen jetzt irgendwann mal das Ganze unterbrechen, sonst bringt die die um. Ja, es war also schon, ich sag mal, sehr grenzwertig. Und wenn man dann also während einer Aufnahme auf irgendwelche privaten Probleme angesprochen wird oder aber diese sogenannte Kollegin plötzlich anfängt, im Gesicht rumzufummeln und zu sagen, ich hätte da irgendwo einen Pickel und solche Geschichten, das ist natürlich schon hammerhart. Da muss man gutes Nervenkostüm behalten. Letztendlich, die Auflösung war natürlich umso lustiger. Und das ist etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das war einfach absolut gelungen. Und Ende gut, alles Gute. Heute haben wir bewiesen, du redest immer noch mit mir. Anja, ich grüße dich ganz herzlich. Bei uns gibt es jetzt eine kurze Musik und dann gleich schon wieder Informationen. Danke, dass du dich aus Sylt gemeldet hast. Bleib gesund und auch hoffentlich bald wieder. Das hoffe ich auch, lieber Frank. Eine liebe Umarmung und ich hoffe bis ganz, ganz bald. Alles klar, tschüss. Tschüss, Frank, tschüss. Sweetheart, I'm changing all those changes that I made when I left you. Because I made those changes when I thought you were untrue. Well, now you're gone and I find I'm wrong and there's nothing I can do except to change up all those changes that I made when I left you, to change up all those changes that I made when I left you. Just left her without a care. But now I know I'm wrong and I can't find you anywhere. Well, I should have reconsidered all those things I said I'd do. 'Cause now I'm changing all those changes that I made when I left you. I'm changing all those changes that I made when I left you. Change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you. I'm changing those changes, sweetheart. Werbung. Warum erstmal zu Penny? Weil wir Ihnen Fleischgenuss mit Qualitätsversprechen bieten. Neu und nur bei Penny. Fleisch von Mühlenhof. Zum Beispiel zartes Mühlenhof Schweinefilet, DLG prämiert. Diese Woche das Kilo für nur 6,99. Zum Mitschreiben für den Einkaufszettel Mühlenhof Schweinefilet, das Kilo nur 6,99. Also, wer gerne frisch genießt und spart, der geht am besten erstmal zu Penny. Ob beim Wintersport, Biking, Skaten oder Surfen. Geh aufs Ganze mit dem kleinen, kompakten Action-Camcorder von JVC. Erlebe deine Videoaufnahmen in Full HD, mach Fotos mit der 5-Megapixel-Kamera und übertrage alles schnell per Wi-Fi auf dein Smartphone. Ab jetzt bei allen 18 Mediamärkten für unglaubliche 199 Euro. Richtig gehört, 199 Euro. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Die Polarbären von Coca-Cola sind zurück und haben ein tolles Angebot im Gepäck. Zu jeder Kiste Coca-Cola jetzt 2 Flaschen gratis. Nur diese Woche im teilnehmenden Handel. Solange der Vorrat reicht, gilt für 1 Liter Mehrwegprodukte aus dem Hause Coca-Cola außer Bonacqua. Coca-Cola macht dir Freude auf. Es ist 10.30 Uhr. Radio 1. Nachrichten mit Alexandra Nestmann. Im EU-Haushaltsstreit sind sich die Regierungen der Gemeinschaft näher gekommen. Der Kompromiss sieht vor, dass die Gesamtausgaben der EU in den kommenden 7 Jahren auf 960 Milliarden Euro begrenzt werden. Damit würde das EU-Budget erstmals schrumpfen. Der Präsident des Europaparlaments Schulz kündigte an, das Parlament werde nicht zustimmen. FDP-Chef Rösler hat in der Debatte über rassistische Äußerungen gegen ihn den hessischen FDP-Chef Hahn verteidigt. Dieser sei über jeden Verdacht des Rassismus erhaben, so Rösler. Außerdem verbinde ihn mit Hahn eine persönliche Freundschaft. Er verstehe die Aufregung nicht. Hahn hatte gesagt, er würde gern wissen, ob die Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Das Winterwetter sorgt erneut für Behinderungen im Flugverkehr. Aufgrund der Schneefälle sind am Frankfurter Flughafen 26 Flüge annulliert worden. Darunter sind wegen eines zu erwartenden Schneesturms an der nordamerikanischen Ostküste auch Flüge in die USA. Es könnte weitere Streichungen geben. In den USA sind bereits 3000 Flüge gestrichen worden. Für die Ostküste ist für heute ein Schneesturm von historischen Ausmaßen vorhergesagt. Bei der Berlinale hat der Wettbewerb begonnen. Als erster Streifen ging das polnische Drama In the Name of ins Rennen. Es spielt in der polnischen Provinz und behandelt das Thema Homosexualität in der katholischen Kirche. Am Nachmittag stellen Hollywood-Star Matt Damon und Regisseur Gus Van Sant ihren Umweltthriller Promised Land vor. Dritter Wettbewerbsbeitrag des Tages ist Paradies Hoffnung des Österreichers Ulrich Seidel. Soweit die Radio 1 Nachrichten um 10.32 Uhr. Jetzt weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um minus 1 Grad. Heute bleibt es bewölkt mit Schneeschauern bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts wolkig mit Auflockerungen, später von Norden her Schnee mit Glätte. Nach Süden hin kaum Schauer. Tiefstemperaturen bei minus 1 bis minus 5 Grad in Berlin um minus 2 Grad. Morgen wird es so wie heute wolkig mit einzelnen, meist leichten Schneeschauern. Am Sonntag ist es trocken mit etwas mehr Sonne bei Temperaturen um 1 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 zuerst dieser Witterungshinweis. Gebietsweise müssen Sie überall mit Behinderungen durch Schneefall und Glätte rechnen. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland gibt es Bauarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Berlin Mitte, Mühlendamm in Höhe Spandauer Straße sind nur 2 Spuren in Richtung Potsdamer Platz frei. Der Grund sind Straßenschäden. Von der Gruner und der Spandauer Straße ist jeweils das Linksabbiegen nicht möglich und im Tunnel Alexanderplatz kommt es auch immer wieder zu Behinderungen. Dann Prenzlauer Berg, Wedding. An der Kreuzung Amrumer Straße kommt es zu Behinderungen nach einem Unfall. Es staut sich hier. Und Berlin-Treptow-Köpenick in der Ortolfstraße sind zwischen Wegedornstraße und Bohnsdorfer Weg beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall gesperrt. Blitze haben wir auch. Die stehen auf der A10 Richtung Hamburg im Dreieck Oranienburg, in Boblitz Richtung Glöbelnau, in Amalienfelde Richtung Schwante und Berlin-Köpenick auf der Rummelsburger Landstraße. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldungen unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Frank Elstner. Was für eine schöne Musik. It's been done, Angela McCluskey. Hier ist Radio 1, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Und hier meldet sich Frank Elstner. Ich bin eingeladen worden, heute in der Serie Die Rückkehr der Radiolegenden ein bisschen von meiner alten Radiozeit zu erzählen. Wenn ich da zurückgucke, dann ist das sehr, sehr lange her. Meine letzte Sendung habe ich 83 gemacht bei Radio Luxemburg. Aber Radio Luxemburg war damals ein überregional sehr bekannter Sender. Und ich kann mich gut erinnern, dass auch hier rund um das Hörergebiet von Radio 1 viele, viele Fans mit dabei waren, die sich vielleicht an die eine oder andere Sendung auch erinnern, die große Hitparade von RTL, angefangen mit Camillo Felgen, der sie erfunden hat, dann die großen Acht am Samstagnachmittag, viel gehört, morgens der fröhliche Wecker oder hier Frank wär da am Samstag. Also von all diesen Sendungen will ich Ihnen ein bisschen erzählen und jetzt soll ich für Sie telefonieren. Unser Problem ist nur, dass derjenige, den wir anrufen sollen, höchstwahrscheinlich im Moment schon von einem anderen Sender angerufen worden ist, denn da ist laufend besetzt und ich habe keine Ahnung, bei wem angewählt wird, sonst könnte ich vielleicht noch in mein Privatarchiv gucken und gucken, ob ich noch eine Handynummer habe. Aber wie hat man so schön die Ausrede bei einem Sender? Man spielt einfach Musik, nimmt das nächste Stück und das wird Ihnen sicher auch gefallen. What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning and we breathe it in. No need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Radio 1, die Rückkehr der Radiolegenden. Mein Name ist Frank Elstner und ich soll jetzt wieder reingelegt werden. Ich habe vor vielen Jahren eine Sendung gemacht, die hieß hier Frank, wer da? Man hat mir irgendwelche Gesprächspartner reingestellt und ich musste rauskriegen, wer ist das denn? Also ich habe heute schon zweimal Glück gehabt mit Anja Schüter und Dieter Thomas Heck und ich nehme an, jetzt kommt beim dritten Mal höchstwahrscheinlich die schwerste Prüfung. Also lassen wir es gleich mal klingeln. Hallo? Hallo. Ja, guten Morgen. Hier ist Radio 1. Mein Name ist Frank Elstner und ich darf natürlich jetzt nicht fragen, wer sind Sie? Aber die erste Frage, duzen wir uns oder siezen wir uns? Das kannst du machen, wie Sie wollen. Hör mal, ich glaube, ich weiß schon, wen ich da am Apparat habe. Weil das so viele. Sie gar nicht wissen. Sie wissen gar nicht, wo ich bin, wer ich bin, was ich bin. Also, ich frage mich mal und taste mich mal heran, ja, wo Sie sind, beziehungsweise wo du bist, weil ich glaube, ich weiß doch, wer du bist. Wo du bist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass du mal in Rüsselsheim bei Opel gearbeitet hast. Ist das so? Wenn Sie mit Rüsselsheim Rüsselsheim meinen, dann stimmt das. Das heißt Rüsselsheim. Und außerdem haben Sie eine ganz wunderbare Frau, die Marita heißt, und sie haben wunderbare Kinder und einer ist so unglaublich musikalisch und spielt jetzt im Kölner Karneval höchstwahrscheinlich eine führende Rolle, oder? Ich muss jetzt langsam, muss mal überlegen, das sind viele Sachen. Also Frau stimmt, Kinder stimmt, Musik stimmt auch, ja. Karneval haben wir auch. Ja. Ich kann Sie auch Ihnen noch helfen. In der Beschreibung meiner Figur vielleicht. Ich ja, habe die Figur ist so, als hätte man mal irgendwann mit dem Hammer von oben eine draufgekriegt, ja, oder? Ich habe sehr standhaft, also nicht so eine, nicht ein Bambusrohr, sondern deutsche Eiche. Und Füße bis auf den Boden. Und beim Gehen mache ich Schritte. Und als Politiker immer sehr heftig angeranzt mit seinen politischen Gegnern, weil du immer ein offenes Wort gesprochen hast. Da ich mich nur mit drei Politikern duze, weiß ich natürlich, wer am Telefon ist. Deswegen wollen wir dich jetzt hier auch unbedingt entmaskieren. Liebe hier Frank. Ist, meine Damen und Herren, hier ist Norbert Blüm. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, lieber Frank. Ich meine, deine Intelligenz, es gibt keinen Widerstand. Ich dachte, ich könnte mich tarnen, aber du hattest mich ja schon nach dem ersten. Ich spreche die Sprache Goethes, das verrät mich auch, nämlich hessisch. Und dadurch, aber du hast mich ja mit einem Handgriff außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt immer, ganz schnell zu deinem Hessisch. Intelligenz übertrifft Blümchen. Blümchenverstand. Nein, übertreib mal nicht. Du mit deinem hessischen Mundart, wenn du sagst, es ist die Sprache Goethes, ja. Man sagt ja immer, die letzten Worte von Goethe seien in Hessisch gesprochen ja. gewesen und bedeuteten mehr Licht. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Alle Germanisten ja. Beschwärmen dieses Wort als metaphysischer Ausblick auf die Helle des Himmels. Aber wie du weißt, du kannst das Rätsel lösen. Hessisch wollte er was ganz anderes sagen. Ja, was wollte er deiner Meinung nach auf Hessisch sagen? Der hat nicht mehr Licht gerufen, sondern auf Hessisch wollte er sagen, mehr Licht hier nicht gut. So, jetzt kenne ich noch eine dritte Version, die habe ich von einem Freund aus Thüringen gehört. Ja. Der hat mir gesagt, sein Diener kam rein und weil es ihm nicht besonders gut ging, hat der so rumgejammert. Und dann hat Goethe zu ihm gesagt, mehr nicht, also mecker nicht so rum. Ja. Jetzt haben wir schon drei Versionen. Aber hessisch hat er gesprochen, das kannst du am Faust beweisen. Diese Zeile, o neige, o schmerzensreich, die geht nur auf hessisch. Denn o neige, o schmerzensreich, geht ja nicht. Also der Faust beweist, dass Goethe hessisch gesprochen hat. O neiche, o schmerzensreiche, reimt sich nur auf hessisch. Sag mal, Bildungsminister wolltest du nie werden? Nein. wollte dieses heiße Eisen auch noch. Da gibt es doch irgendwas, ist da mit Bildungsminister. Ja, aber nur eine Frage noch. Du bist ja schließlich Dr. Norbert Blüm. Ja. Über was hast du deine Doktorarbeit geschrieben? Über den Titel Gemeinschaft und Gesellschaft, ein Beitrag ein Beitrag zur Willenslehre und Soziallehre bei Ferdinand Tönnies, ein Beitrag zum Verständnis von Gemeinschaft und Gesellschaft. Also ich bin ganz sicher, dass du nicht abgeschrieben hast, sonst könnte man den Titel nach so langer Zeit nicht mehr auswendig. Vielen herzlichen Dank, Norbert. Schöne Grüße daheim. Danke, dass wir dich anrufen durften. Allerletzte Frage. Hast du wieder mal ein Märchenbuch geschrieben? Nein, aber ich habe gerade heute Morgen mit einem meiner Enkel, das ist sogar noch aufgebaut, am Zelt im Arbeitszimmer, habe ich mit Marita auf dem Boden gefrühstückt, weil das ein Indianerzelt war, in dem wir heute Morgen gefrühstückt haben. Und da haben wir natürlich auch Indianergeschichten erzählt. Also, dann grüß das Enkelkind, grüß deine Frau und danke, dass wir dich anrufen durften. Und Frank, bis bald. Bis bald. Ciao. Gruß an Britta. Danke, das war Norbert Blüm. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. Radio 1. Der Tipp von Matthias Hanselmann. Der Name der Rose. Sie glaubten an Gott und waren des Teufels. Puppentheater für Erwachsene im Ballhaus Ost. Das Helmi ist ein besonderes Puppentheater und ein international besetztes. Florian und Felix Leuke, Emir Tebatebay und Brian Morrow verstecken sich nicht, sondern gehen mit ihren Puppen auf die Bühne. Heute geht es um theologische Richtungskämpfe, Intrigen und Mord. Um die entrückte Welt frommer gelehrter Männer, die ihren Tag nach liturgischen Stunden einteilen. Hier wird die Gegenwart ironisch ins Mittelalter verlegt. Der Name der Rose als großartiges Puppentheater um 20 Uhr im Ballhaus Ost, Pappelallee 15 in Berlin-Prenzlauer Berg. Der Eintritt 13, ermäßigt 8 Euro. Werbung. Praktika braucht viel Platz für Neues. Deshalb geht es satte 40% auf Öfen, Leuchten, Möbel, Teppiche und Fliesen. 40%! Aber nur bis Samstag. Praktika, hier spricht der Preis. Liebling, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Na, Stimme weg. Ipalat Halspastillen. Pflanzliche Naturkraft. Bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Ipalat aus Ihrer Apotheke. So muss Technik. Der 46 Zoll Philips Full HD LED TV mit 117 cm Bilddiagonale, Triple HD Tuner, CE Plus Slot, 100 Hertz und Energieeffizienzklasse A Plus für nur 555 Euro oder 18,50 Euro bei 30 Monatsraten. Noch mehr Angebote im neuen Saturn Prospekt oder 12 Mal in Berlin bei Saturn. So muss Technik. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Der 11 Uhr Nachrichten. FDP-Chef Rösler nimmt Hahn gegen Rassismusvorwurf in Schutz. Viele Versicherte können mit Prämien ihrer Krankenkassen rechnen. Das Wetter meist stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer bei 0 bis 3 Grad. Mehr dazu gleich. Ich seh dich an. 11 Uhr. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nistmann. FDP-Chef Rösler hat in der Debatte über rassistische Äußerungen gegen ihn den hessischen FDP-Chef Hahn verteidigt. Dieser sei über jeden Verdacht des Rassismus erhaben, so Rösler. Er verstehe die Aufregung nicht. Jan Gawert. Mit Hahn verbinde ihn eine persönliche Freundschaft. Als Integrationsminister in Hessen sei dieser erfolgreich. Hahn hat in einem Zeitungsinterview Röslers Aussehen mit den Worten thematisiert, er würde gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Damit hatte Hahn Rassismusvorwürfe vor allem aus den Reihen von SPD, Grünen und Linkspartei auf sich gezogen. Kritik an der Äußerung kam aber auch aus seiner Partei. Millionen gesetzlich Versicherte können in diesem Jahr eine Beitragsrückerstattung von ihrer Krankenkasse erwarten. Das berichtet das Magazin Focus und beruft sich auf eine Umfrage unter allen 134 Kassen. Demnach wollen 19 von ihnen wegen der guten Finanzlage ihren Mitgliedern eine Prämie auszahlen. Deren Höhe liege zwischen 30 und 120 Euro. Der angeschlagene Industriekonzern ThyssenKrupp baut mindestens 2000 Stellen ab. Das betrifft das europäische Stahlgeschäft mit derzeit rund 27.600 Mitarbeitern. Durch mögliche Verkäufe könnten noch weitere 1.800 Jobs wegfallen, teilte der Konzern mit. Die Maßnahmen sollen bis zum Geschäftsjahr 2014-15 umgesetzt sein. ThyssenKrupp will insgesamt rund 500 Millionen Euro einsparen. Die Regierungen der Europäischen Union haben sich grundsätzlich auf die Obergrenze für den neuen EU-Finanzrahmen bis zum Jahr 2020 geeinigt. Einen formalen Beschluss gibt es noch nicht. Trotzdem macht der Präsident des Europaparlaments Schulz jetzt schon klar, dass der Kompromissvorschlag von Ratspräsident Van Rompuy wenig Chancen haben wird. Birgit Schmeitzner. Dieser Vorschlag sieht weitere Kürzungen vor, die in die Richtung der britischen Forderungen gehen. 960 Milliarden Euro dürfte die EU danach für Projekte zusagen, 908 Milliarden Euro tatsächlich auszahlen. Daten, die schon in der Nacht kursierten und den Präsidenten des Europaparlamentes Schulz zu der verärgerten Aussage brachten, so treibt man die EU ins Defizit und das, obwohl die europäischen Verträge das Schuldenmachen verbieten. Das Parlament, sagte Schulz, werde da nicht mitmachen. Bei der 63. Berlinale hat der Wettbewerb begonnen. Insgesamt konkurrieren 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Julia Fissmann stellt die ersten drei vor. Auf dem roten Teppich wird heute Matt Damon zur Premiere des Wettbewerbsfilms Promised Land von Regisseur Gus Van Sant erwartet. In dem Politthriller spielt Damon den Vertreter eines Unternehmens, das die umstrittene Erdgasbohrmethode Fracking mit allen Mitteln durchsetzen will. In dem polnischen Wettbewerbsbeitrag In the Name of thematisiert die Regisseurin Małgorzata Szumowska das Tabuthema Homosexualität unter Priestern. Paradies Hoffnung ist der letzte Teil von Ulrich Seidels Trilogie, der heute Premiere im Wettbewerb der Berlinale feiert. Nach weiblichem Sextourismus und katholischem Ehekrieg geht es im dritten Teil der Paradies Trilogie des österreichischen Regisseurs um ein übergewichtiges 13-jähriges Mädchen, das sich im Diätcamp in den 40 Jahre älteren leitenden Arzt verliebt. Und das waren die Radio 1 Nachrichten. Es ist 11:03. Jetzt geht's weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um minus 1 Grad. Heute bleibt es bewölkt mit Schneeschauern bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts wolkig mit Auflockerung. Später von Norden her Schnee mit Glätte. Nach Süden hin kaum Schauer. Tiefstemperaturen bei minus 1 bis minus 5 Grad. In Berlin um minus 2. Morgen wird es so wie heute wolkig mit einzelnen, meist leichten Schneeschauern. Aber am Sonntag dann wird es trocken mit mehr Sonne bei Temperaturen um 1 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen dem Dreieck Schwanebeck und Hohenschönhausen gab es einen Unfall. Der Standstreifen ist blockiert. Stadtverkehr Berlin Mitte Mühlendamm in Höhe Spandauer Damm sind nur zwei Spuren in Richtung Potsdamer Platz frei. Der Grund sind Straßenschäden. Hier kommt es immer mal wieder zu Behinderungen. Prenzlauer Berg Wedding Seestraße. Die Unfallstelle an der Kreuzung Amrumer Straße ist beseitigt. Der Stau löst sich langsam auf. Berlin Treptow-Köpenick in der Ortolfstraße sind zwischen Wegedornstraße und Wohnsdorfer Weg noch beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall gesperrt. Blitzer haben wir, die stehen auf der A10 Richtung Hamburg im Dreieck Oranienburg, in Boblitz Richtung Löbenau, in Amalienfelde Richtung Schwante, Berlin-Köpenick auf der Rummelsburger Landstraße und Charlottenburg auf der Otto-Suhr-Allee. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Frank Elstner. Das Ganze hier nennt sich Radio 1 und hier ist die Serie gerade Die Rückkehr der Radiolegenden. Ich sag so ein hohes Wort so ungerne, wenn ich an mich selber denke. Mein Name ist Frank Elstner, aber ich habe halt mal sehr lange Radio gemacht. 14 bis 16 Jahre so ungefähr in leitender Funktion bei Radio Luxemburg damals, als Radio Luxemburg noch ein überregionaler Sender war. Und ich möchte Sie einladen, jetzt bis 13 Uhr bei mir mit dabei zu sein. Ich habe nämlich fälschlicherweise vorhin gesagt, es geht nur bis 12. Nein, Sie müssen mich länger aushalten bis 13 Uhr heute, die 3 Stunden von 10 bis 1. Aber das Gute daran ist, dass ich viel Gäste habe, dass ich sehr viel hier moderieren darf, was von außen kommt, nämlich von Zuhörern, die anrufen, von Prominenten, die von mir erraten werden wollen. Und jetzt sitzt einer neben mir. Von dem können Sie, meine Damen, kochen lernen. Und wenn Sie... Radio 1. Einfach kochen mit Stefan Hartmann von Hartmanns Restaurant. Hartmanns Restaurant. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon dort gewesen ist, aber wie viele Plätze haben Sie eigentlich, Herr Hartmann? Das ist ein sehr kleines Restaurant. Wir haben knapp so 40 Sitzplätze. Aber 40 Sitzplätze in der Sterneküche, das heißt natürlich Fulltime-Jobs. Sie leben davon und werden natürlich auch entsprechende Preise haben müssen, sonst können Sie sich ja gar nicht durchbringen. Naja, ich bin da schon noch ein bisschen günstiger. Also wir haben das Restaurant an sich, also wir sparen woanders. Also ich habe jetzt nicht Stühle, auf denen man sitzt, die irgendwie 1.000 bis 2.000 Euro das Stück kosten etc. Und wir sind so ein bisschen so der am Boden gebliebene Sterneladen in Berlin. Aber Sie haben mit Sicherheit einen guten Mundschenk, der versucht, das Ganze dann über die Weinkarte zu lösen. Genau, eine Dame bei mir. Ich komme aus einem Ort, den ich gerade aufgesucht habe, mit den meisten Sternen in Deutschland. Das ist Baiersbronn. Sie werden Ihre Kollegen bestimmt kennen. Ja. Das ist das Barreis, das ist die Traube. Genau. Das sind wunderbare Köche dort. Der Sackmann ist da auch noch. Genau. Und trefft ihr euch eigentlich manchmal zur eigenen Weiterbildung? Zur eigenen Weiterbildung. Also ich gehe gerne irgendwo essen, ja. Und Harald Wohlfahrt habe ich vor 1,5 Jahren persönlich kennengelernt. Da waren wir zusammen bei einer Veranstaltung und da saßen wir auch nachmittags wirklich mal zum Kaffee trinken zusammen. Was sehr interessant war, sehr aufschlussreich. Und das ist natürlich, also ist ja für mich, also das ist eine Legende in der Küche. Auch wenn er doch selber am Kochen ist, aber er ist jetzt schon eine Legende, ne? Was ist Ihr Lieblingsessen? Ist schwierig bei mir. Also ich bin da eher so saisonal gebunden. Also zurzeit habe ich ein anderes Lieblingsgericht als später dann vielleicht im Mai. Zum Beispiel? Oder so. Also im Moment sind es wirklich, also rote Beete liebe ich zurzeit. Also rote Beete ist wirklich etwas, da kann ich mich reinlegen. Gibt es auch gleich für Sie. Rote Beete, Tortellinis und frischer Fisch zurzeit, ja. Also eine größere Freude als rote Beete, Tortellinis können Sie mir gar nicht machen, weil ich habe nicht eine Saison für rote Beete, sondern ich kann 12 Monate lang rote Beete essen. Sehr schön. Das ist einfach ein ganz wunderbares Gemüse und da gibt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Spezialität. Das heißt, Sie werden Gewürze mitverwenden, die andere nicht verwenden? Ja, da ist Koriander mit drin, also Koriandersaat ist da mit drin. In der, also die Tortellinis sind gefüllt mit einem rote Beete Püree und das ist abgeschmeckt mit Koriandersaat, die leicht angeröstet ist und das gibt dem Ganzen nochmal so einen kleinen Pfiff. Ich habe mal 14 Tage von einem indischen Koch bin ich ernährt worden, indisch gegessen und nach den 14 Tagen festgestellt, es war nicht einmal Fleisch dabei. Aber die Gewürzvielfalt, die war unglaublich. Haben Sie auch aus der indischen Küche gelernt? Nein. Also ich bin eher ein deutsch-klassischer Koch. Also im Sinne von, also ich arbeite sehr gerne mit mediterranen Aromen, also jetzt Rosmarin, Thymian, also mit frischen Kräutern, mit so asiatischen Gewürzen und auch indischen Gewürzen, auch nordafrikanischen Gewürzen arbeite ich schon ein bisschen, aber jetzt nicht so intensiv, dass man damit meine Küche erklären könnte. Aber jetzt sehen Sie eher aus wie ein Profi-Basketballspieler und nicht wie ein Koch, der einen dicken Bauch vor sich her trägt. Der Bauch ist schon da, aber danke. Glück haben wir keine Kameras hier. Aber Sie passen auf, nehme ich an. Wie jetzt in der Küche, meinen Sie? Ja. Oder? Ich bin Küchenchef, ja. Und da muss man nicht nur aufpassen, da muss man auch kochen, ja. Das ist wirklich, es ist ein harter Job. Ne? Wie lange, Sie haben mir hier einen Teller hergestellt. Ja. Das sind jetzt also, wie gesagt, diese von Ihnen vorbereiteten roten Beete. Was können wir unseren Zuhörerinnen oder auch den Männern, die kochen, den Zuhörermännern, für einen Tipp geben, wie man das anrichtet? Wie viel Zeit brauchen Sie dazu? Also als Tipp kann man da auf jeden Fall geben, also erstmal die rote Beete Tortellini. Also es ist sehr schön, rote Beete Nudeln zu machen. Und dazu braucht man immer auf jeden Fall Saft. Rote Beete Saft braucht man dazu und den reduziert man. Also das heißt, man kocht den ein, bis der fast zum Sirup wird und den gibt man mit rein in den Nudelteig. Man muss natürlich selber kochen. Also es ist nicht so gemacht, dass man jetzt einfach sagt, man geht irgendwo hin und kauft sich das fertig und so. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von einfach kochen, sondern einfach kochen heißt, dass man sich wirklich einfach mal hinstellt und loskocht. Sie müssen weiterreden, weil meine Oma hat immer gesagt, mit vollem Mund redet man nicht. Ja, das kann ich. Ich kann reden. Nee, aber das ist jetzt also eigentlich so von der ganzen Geschichte her ist es ein sehr einfacher Gang. Rote Beete Würfel sind noch mit dabei. Spinat ist dabei und gebackene Petersilienwurzel. Ich habe ja gehört, Sie sind ja Vegetarier auch im richtigen Leben, ja? Ja, ich nicht bin nur, kein, wenn Sie in Indien sind. Ja, ich bin kein echter Vegetarier, denn ich esse Fisch. Ja. Ich versuche Fleisch zu vermeiden. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit 15 oder 20 Jahren kein Fleisch gegessen. Lobenswert. Aber wenn meine Schwiegermutter zu Weihnachten einen Pute hat, habe ich mich auch noch nicht getraut zu sagen, ich probiere ihn nicht. Also ich bin kein militanter Vegetarier, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja gut, aber ich finde das schon, ich finde es auch richtig. Also man isst heute viel zu viel Fleisch. Das ist schon wirklich, denke ich, eine ganz gute Sache. Jetzt gibt es ja in Berlin viele andere Sterneköche auch. Mhm. Wenn Sie jetzt mal sich eine Freude machen würden, bei wem würden Sie essen gehen? Ich gehe zu Michael Kempf. Also Michael Kempf ist definitiv so der Koch, den ich am liebsten mag. Also auch, wir sind persönlich sehr gut befreundet. Und Marco Müller, der auch mit mir hier die Sendung macht, wir wechseln uns immer ab. Marco ist auch, also eigentlich sind sie alle toll. Ich meine, was soll man sagen? Bei den Sterneköchen ist halt das Schöne, wir haben so untereinander Freundschaften zum Teil. Und also da ist auch der Henrik Otto, den ich, wo ich noch nicht war im Lorenz Adlon, aber der steht auf meiner Liste ganz weit oben. Der hat auch vor 2 Jahren seinen zweiten Stern bekommen. Nee, letztes Jahr, glaube ich, seinen zweiten Stern bekommen. Und das sind so Sachen, also ich finde das halt einfach, das ist das Schöne an Berlin. Man hat hier nicht so einen Konkurrenzkampf. Uns geht es allen recht gut. Wir müssen alle ackern dafür, klar, aber es geht uns eigentlich ganz gut. Also wir können hier auch machen, was wir wollen. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht, also in anderen Städten, gerade in Bayreuthbronn und so, wenn da ein junger Koch in meinem Alter sich selbstständig machen würde, der hat da keine Chance. Hm. Der muss erstmal von ganz unten, der muss sich erstmal die Dorfleute ranholen und dann kann man so langsam sich hocharbeiten. Hier in Berlin kannst du ein Restaurant aufmachen. Du kannst gleich mit dem eigentlich anfangen, was du machen willst. Und auch wenn du modern kochst, das ist überhaupt kein Problem. Und hier gibt's halt einfach diese Vielfalt. Und wir sind da alle, ja, wir können so kreativ sein, wie wir wollen. Klar, man muss da auch, man muss ja natürlich auch ein bisschen auf alles achten, aber im Endeffekt, man kann hier wirklich einfach machen, was man will. Auf alles achten, das Stichwort möchte ich gerne nehmen. Erkennen Sie einen Restauranttester? Merken Sie, einer von Guide Michelin ist heute bei mir da und probiert meine Küche aus? Also die von Michelin nicht, die anderen zum Teil ja, weil man die erkennt. Ja, das ist ja das Ding, ne? Also vom Gourmillot zum Beispiel, da weiß man eigentlich meistens so, ja okay, das ist der oder der, da gibt es immer die Gerüchte und so weiter. Dann gibt es andere Tester, die man halt einfach auch aus Funk und Fernsehen kennt, also Herrn Hormann zum Beispiel, Stefan Elfenbein vom Feinschmecker und so weiter. Das sind ja auch Gesichter, die in der Presse manchmal sind, mittlerweile. Ne? Und ja, bei Michelin ist es so ein Ding. Die erkennst nicht wirklich. Manchmal, man sagt, die kommen immer alleine. Aber was passiert da? Nehmen wir mal an, es kommt so einer und ihr Oberkellner stellt fest, hoppla, der ist nicht ganz koscher. Was machen Sie dann? Passen Sie dann besonders auf in der Küche oder bleiben Sie einfach cool und gelassen? Ich wäre lügen, wenn ich sagen würde, nee, es ist mir egal. Also die meisten Köche sagen in Interviews, nein, ich koche dann genauso wie ich. Ja, leck, das macht keiner. Nee, es ist wirklich so, du bist schon ein bisschen angespannt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist eventuell einer. Also im Endeffekt kannst du ja auch nichts mehr ändern. Weil die Ware ist ja da. Du kannst nichts mehr anders machen. Na, aber man achtet schon noch mal mehr drauf. Also eigentlich kann der Service noch mal einen Tick mehr auf alles achten als sonst. Aber in der Küche kannst du eigentlich gar nicht mehr so viel machen, weil gut, dann kannst du vielleicht noch mal schauen, sieht das wirklich so gut aus oder aber im Endeffekt kannst du nicht mehr viel ändern, weil der Fisch ist da, das Fleisch ist da, du kannst nicht mehr frischen Fisch einkaufen, wenn du alten Fisch da liegen hast Pech gehabt, dann bist du halt ein Idiot. Aber gibt's denn so eine Art von Hitparade, was ist ein leichter herzustellendes Gericht und ein schwerer herzustellendes? Also wenn der zum Beispiel dieser Tester etwas bei Ihnen bestellt, wo Ihnen ein vom Herzen fällt. Herr Hesser, würde ich eher sagen, die vermeintlich leichten Gerichte sind oft die schwersten. Also das bei mir zählt sehr das Produkt. Und das ist nicht, also wenn das Produkt nicht gut ist, kann ich nichts Gutes daraus machen. Es gibt heutzutage in der modernen Küche manchmal Sachen, da denkt man, okay, die wollen ja überhaupt keinen Geschmack auf dem Teller haben. Mhm. Also das Produkt ist eigentlich der Star. Also das ist wirklich so, finde ich. Also über Molekularküche und all die anderen Auswüchse reden wir nachher. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Radio 1. Iris Köchel. Einfach kochen mit Stefan Hartmann von Hartmanns Restaurant. Ich finde das so schön, diesen Titel Einfach kochen, wenn es denn mal so einfach wäre. Manchmal ist es sehr schwer. Unser nächstes Musikstück, was wir gleich hören werden, heißt Waterloo von den ABBA. Und Waterloo ist ja eigentlich auch ein Synonym für eine schwere, große Niederlage. Ist Ihnen eigentlich schon mal was richtig in der Pfanne kaputt gegangen? Oh ja, na klar. Mir ist mal eine Menge schwarzer Trüffel im Topf angebrannt. Ach du liebe Zeit. Das war wirklich, das war teuer. Brennen denn Trüffel sehr schnell an? Nee, man kocht schwarzen Trüffel ein. Das heißt, man nimmt Portwein, Madeira, so richtig schönen teuren Alkohol auch. Und davon waren ungefähr so 5-6 Liter in einem Topf. Und da waren so ungefähr 1,5 Kilo schwarzer Trüffel drin. Ja, und da hat der Herr Hartmann dann mal nicht aufgepasst. Aber schon lange her. Aber das ist dann schon eine Geschichte, die ins Portemonnaie geht. Denn Trüffel sind ja wahnsinnig teuer. Letztens habe ich irgendwo einen Trüffel gesehen, der war so groß wie ein Tischtennisball, der sollte 1000 Euro kosten. Ja gut, also ganz so teuer sind sie auch nicht. Also man sagt, das Kilo schwarzer Trüffel liegt so bei ca. 1000 Euro. Ungefähr mal mehr, mal weniger. Und weißer Trüffel kann dann schon mal in Höchstzeit mittlerweile die Chinesen und die Russen bieten da ja ganz gut jetzt auf den Märkten mit. Deswegen wird das alles noch teurer. Aber da kann schon mal, weißer Trüffel kann schon mal bei 6.000 liegen. Ne? Kann dieser Trüffel eigentlich auch gezogen werden? Gibt es da professionelle Ecken, wo man den anbaut? Oder hat man immer noch die alte Geschichte, das Schwein sucht und hoppla, der Trüffelhund sagt, hier ist einer? Das Züchten in der Qualität hat noch nicht so geklappt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie in China ist. Es gibt so ganz billigen Trüffel. Der schmeckt nach gar nichts. Also ob man den jetzt isst oder nicht, da kann man auch nach Luft schnappen. Und ich glaube, den kann man mittlerweile züchten. Also es gibt ja schon leichte Erfolge. Aber man muss ja auch wissen, in Deutschland gibt es ja auch schwarzen Trüffel zum Beispiel. Wo? Ja, auch bei Ihnen noch zu Hause. Im Schwarzwald findet man den auch. Das heißt, ich kann jetzt in Baden-Baden, wo ich wohne, durch den Wald gehen und meinen Hund mitnehmen und sag, such. Ja, wenn Ihr Hund das kann, dann können Sie ihn auch für 10.000 Euro nochmal an Trüffelhändler verkaufen. Nein, aber es ist wirklich so, also es gibt auch schwarzen Trüffel in Deutschland und deswegen kommen auch diese, das habe ich letztens im Spiegel nämlich gelesen, deswegen kommen auch solche Rezepte wie aus der fränkischen Küche jetzt so typisch diese Leberwurst mit schwarzem Trüffel drin. Mhm. Das hat man schon vor 200, 250 Jahren in Deutschland auch gemacht und die haben ja damals nicht aus Frankreich oder aus Italien Trüffel importiert. Also sehr oft soll man ja überhaupt auf die Oma hören, die ja genau. Noch alte Rezepte hat aus der Familie. Und da gibt es dann auch wieder die Trüffel, die man dann über die Nüdelchen reibt. Ja. Das ist so eins meiner Lieblingsgerichte. Es ist vegetarisch und trotzdem hat man das Gefühl, es ist auch was dahinter. Wie ist das mit der Molekularküche? Die ist ja in den letzten Jahren, hat die sich so verbreitert, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, welcher Schaum auf welchem Teller ist jetzt eigentlich für dich zum Essen gedacht. Ja, mittlerweile gibt es da so ein neues Schimpfwort, jetzt heißt es Avantgarde. Also ja, das sind so immer so schöne. Ja gut, also man muss sagen, die moderne Küche ist sehr interessant und ab einem gewissen Niveau finde ich es auch für die Gäste ganz toll, aber ich bin da selber manchmal ein bisschen so, mein Gott, Essen ist halt was so Schönes und das Produkt ist sowas Schönes und man kann, also ich finde es schon sehr interessant, ich will jetzt nicht irgendwelche Köche schlecht reden, die damit arbeiten, aber für mich persönlich ist da vieles nichts. Also ich bin da eher so ein klassischer. Also wer einen klassischen Sternekoch erleben will, der kann das tun. In der Fichtestraße ist, genau, glaube ich, Ihr Restaurant 31. In Kreuzberg. Wenn ein junges Pärchen zu Ihnen kommt und Sie das Gefühl haben, hier hat der junge Mann seiner Freundin mal etwas Gutes tun wollen. Mhm. Die sind am Anfang ihrer Karriere. Er ist vielleicht im Beruf noch nicht ganz fertig, aber er geht trotzdem mit ihr in ob ein Sternrestaurant. Ob ich da Rabatt gebe? Ja, Rabatt. Wenn ich das jetzt im Radio sage, hauen Sie mich in eine Pfanne. Ich mache das manchmal, aber nicht bei allen. Die müssen mir sympathisch sein. Ich habe das wirklich schon gemacht. Und manchmal machen das auch Gäste. Wir haben wirklich mal zwei ganz junge Menschen gehabt, die haben sich nur einen Dreigang leisten können mit einem kleinen Glas Wein und so weiter. Und der Nebentisch fand die so süß, der hat den noch einen Gang und noch ein Glas Champagner ausgegeben. Also es passieren also auch mit Wunder. Anderen Worten, die Menschlichkeit finden wir auch in einem Sternerestaurant. Ich habe sie auch einmal gefunden in Paris. Die Geschichte muss ich Ihnen erzählen, weil die glaubt einem keiner. Da hatte ich meine damalige Frau eingeladen zum Essen und habe eine Seezunge bestellt. Da habe ich gedacht, da kann ja nicht allzu viel passieren. So teuer wird das ja wohl nicht werden. Oh, und dann kam ein riesengroßes Silbertablett mit einem riesen Hummer. Und ich sagte, Entschuldigung, ich habe eine Seezunge bestellt, keinen Hummer. Mein Herr, wie wir die Seezunge servieren, müssen Sie schon uns überlassen. Über die Rechnung erzähle ich Ihnen nichts. Ich weiß nur, wir haben zum Schluss alles zusammengelegt und in 3 Währungen bezahlt. Ich hatte noch ein paar belgische Francs, ein paar D-Mark und ein paar Francs. Also es war ein schrecklicher Tag. Ich hoffe, dass man bei Ihnen nur Schöne erlebt. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass ich hier sein durfte. Noch ein Wunsch für heute. Was gibt's heute Mittag? Heute Mittag habe ich mittags gar nicht geöffnet, nur abends. Ne? Ja, aber Sie müssen doch selber essen. Ach so, nee, da erstmal nicht. Nee. Komm, geben Sie es zu, Sie fahren auch mal in eine Currywurstbude. Ja, das passiert auch. Vielen herzlichen Dank, Stefan Hartmann. Du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Ob beim Wintersport, Biking, Skaten oder Surfen. Geh aufs Ganze mit dem kleinen, kompakten Action-Camcorder von JVC. Erlebe deine Videoaufnahmen in Full HD. Mach Fotos mit der 5-Megapixel-Kamera. Und übertrage alles schnell per Wi-Fi auf dein Smartphone. Ab jetzt bei allen 18 Mediamärkten für unglaubliche 199 Euro. Richtig gehört, 199 Euro. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Liebling, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Na, Stimme weg. Ipalat Halspastillen. Pflanzliche Naturkraft. Bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Ipalat aus Ihrer Apotheke. Radio 1. Nachrichten. Um 11.30 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. In Brüssel sind die Beratungen über die EU-Finanzpläne erneut unterbrochen worden. Zuvor war ein Kompromissvorschlag von Ratspräsident Van Rompuy vorgelegt worden, der vorsieht, die Ausgaben auf 960 Milliarden Euro zu beschränken. EU-Parlamentspräsident Schulz kritisierte den Vorschlag, weil dieser höhere Ausgaben als Einnahmen vorsieht. Das Parlament werde dem Haushalt so nicht zustimmen, sagte Schulz. Der angeschlagene Industriekonzern ThyssenKrupp baut mindestens 2000 Stellen ab. Dies betrifft das europäische Stahlgeschäft mit derzeit fast 28.000 Mitarbeitern. Durch mögliche Verkäufe könnten noch weitere 1.800 Arbeitsplätze wegfallen, teilte der Konzern mit. ThyssenKrupp will insgesamt rund 500 Millionen Euro einsparen. FDP-Chef Rösler hat den hessischen FDP-Chef Hahn in der Rassismusdebatte verteidigt. Dieser sei über jeden Verdacht des Rassismus erhaben, so Rösler. Außerdem verbinde ihn mit Hahn eine persönliche Freundschaft. Er verstehe die Aufregung nicht. Hahn hatte gesagt, er würde gern wissen, ob die Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Millionen gesetzlich Versicherte können in diesem Jahr eine Beitragsrückerstattung von ihren Krankenkassen erwarten. Das berichtet das Magazin Focus und beruft sich auf eine Umfrage unter allen 134 Kassen. Demnach wollen 19 von ihnen wegen der guten Finanzlage ihren Mitgliedern eine Prämie auszahlen. Deren Höhe liege zwischen 30 und 120 Euro. Das Winterwetter sorgt erneut für Behinderungen im Flugverkehr. Aufgrund der Schneefälle sind am Frankfurter Flughafen bereits 26 Flüge annulliert worden. Weitere Streichungen werden erwartet. In den USA ist das Ausmaß der Behinderungen weit größer. Dort wurden etwa 3000 Flüge gestrichen. Für die US-Ostküste ist für heute ein Schneesturm von historischem Ausmaß vorhergesagt. Die Radio 1 Nachrichten um 11.32 Uhr. Weiter geht es mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um minus 1 Grad. Heute bleibt es bewölkt mit einzelnen Schneeschauern bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts wolkig mit Auflockerungen, später von Norden her Schnee mit Glätte. Nach Süden hin kaum noch Schauer. Tiefstemperaturen bei minus 1 bis minus 5 Grad. In Berlin um minus 2 Grad. Morgen wird es so wie heute wolkig mit einzelnen meist leichten Schneeschauern. Und am Sonntag dann ist es trocken mit etwas mehr Sonne bei Temperaturen um 1 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 östlicher Berliner Ringrichtung Dreieck Spreeau zwischen dem Dreieck Schwanebeck und Hohenschönhausen gab es einen Unfall. Der Standstreifen ist blockiert. A10 nördlicher Berliner Ringrichtung Dreieck Havelland zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland gibt es Bauarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Berlin Mitte Mühlendamm in Höhe Spandauer Straße sind zurzeit nur zwei Spuren in Richtung Potsdamer Platz frei. Der Grund sind Straßenschäden. Hier gibt es immer mal wieder Behinderungen. Und Berlin Treptow-Köpenick in der Ortolfstraße sind zwischen Wegedornstraße und Bohnsdorfer Weg beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall gesperrt. Blitze haben wir auch. Die stehen auf der A10 Richtung Hamburg im Dreieck Oranienburg, in Amalienfelde Richtung Schwante, Berlin-Köpenick auf der Rummelsburger Landstraße und Charlottenburg auf der Otto-Suhr-Allee. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldungen unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Frank Elstner. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchais sans but. Yeah. soit plus triste. Le rêve existe. Mein Name ist Frank Elstner und ich soll Ihnen etwas über die Zeit bei Radio Luxemburg erzählen, der 70er und 80er Jahre. Und das war natürlich auch die Zeit des französischen Chansons. Und mein Techniker hier, der Germa, hat eben richtig mitgewippt mit den Füßen und anerkannt, dass Nicoletta eine sensationelle Stimme hatte. Eine Röhre, sagte man dazu. Und dieses Lied ist rauf und runter gelaufen in den späten 70er und Anfang 80er Jahren. Ich habe hier überhaupt mal eine kleine französische Ecke eingepackt, weil viele, viele französische Künstler, die 70, 80 in Deutschland jeder kannte, sind einfach wie vom Erdboden wieder verschwunden, weil es so wenig Sender gibt, die französische Musik spielen. Aber vielleicht erinnern Sie sich ja noch an Michel Polnareff, an diesen Jungen, der aussah wie ein Beatle, der seine Kleider gerade ins Wasser geschmissen hätte, der mit Love Me, Please Love Me einen Nummer-1-Hit in Europa gesendet hat und der mich mal fürchterlich im Stich gelassen hat. Ich hatte ihn engagiert für Wetten, dass in Kaiserslautern. In der Sendung war war Gunter Sachs und Michel Polnareff sollte dort ein Ständchen singen. Und er hat auch gesagt, er kommt, er ist auch angereist nach Kaiserslautern, kam in unsere Halle, die eine umgebaute Turnhalle war und sagt, hier trete ich nicht auf. Dann habe ich ihm meine Frau nachgeschickt und habe gesagt, Mensch, du kannst so perfekt Französisch, versuch den Kerl umzudrehen, dass der wiederkommt. Und dann kam sie auf freudestrahlend, sagte, ja, er tritt heute Abend auf, reg dich nicht auf. 5 Minuten vor der Sendung bekam ich eine Flasche Whisky geschickt in meine Garderobe und einen Zettel dazu. Frank, sei mir nicht böse, aber hier fühle ich mich nicht wohl. Wir trinken diese Flasche. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, komme ich in Frankreich besuchen. Ich habe mir damals vorgenommen, auf den Mann bin ich ewig sauer. Aber wenn ich ihm zuhöre, halte ich das nicht durch. Michel Polnareff. je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, je suis. Michel Polnareff mit den hohen Tönen in der Stimme, wo sich jeder mal die Frage gestellt hat, wie macht der das eigentlich? Und diese Schnulze zum Schmunzeln und zum Nahtkampftanzen, die passt vielleicht besser abends zwischen 23 und 24 Uhr, aber wir konnten ja heute Mittag schon mal üben. Wir sind hier bei Radio 1 und in der französischen Ecke angelangt. Wir sind auf dem sogenannten französische Musiktrip und hier gibt's noch ein paar, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, zu denen ich Ihnen auch einiges erzählen kann. Zum Beispiel die Sängerin Françoise Hardy. Sie war damals die unnahbare Frau, lange blonde Haare und immer ein etwas abweisendes Gesicht, ist sehr oft barfuß aufgetreten, hatte einfach nur Jeans und ein T-Shirt an. Aber sie hatte eben das gewisse Etwas, auch wenn die Stimme so dünn wie ihre Figur war. Ich bin nun mal ein Mädchen und du bist nun mal ein Mann. Und jeder sieht das Leben mit ganz anderen Augen an, ja, das ist wirklich wahr. Ich träume Tag und Nacht davon, allein zu sein mit dir. Und du bist mit deinen Träumen oft so weit von mir. Und trotzdem liebst du mich. Und ich kann ohne dich nicht sein. Ich bin nun mal ein Mädchen und du bist nun mal ein Mann. Und jeder tut, was oft der andere nicht verstehen kann. Ja, das ist wirklich wahr. Du siehst den anderen Mädchen nach, selbst wenn du bei mir bist. Und ich habe Angst davor, dass du mich bald vergisst. Und trotzdem liebst du mich. Und ich kann ohne dich nicht sein. Ich bin nun mal ein Mädchen und du bist nun mal ein Mann. Jeder denkt, er hat bestimmt das Richtige getan, ja, das ist wirklich wahr. Wenn ich am Abend einsam bin, ist dir das einerlei. Du gehst mit deinen Freunden aus und denkst dir nichts dabei. Und trotzdem liebst du mich, und ich kann ohne dich nicht sein. Trotzdem liebst du mich und ich kann ohne dich nicht sein. Und ohne den nächsten Sänger konnten damals auch viele nicht sein. Er war in den 70er Jahren die absolute Nummer 1 in Europa. Ob in Belgien, in Frankreich, in Sizilien, in Spanien, in Deutschland. Überall kannte man Salvatore Adamo. Und eines der ersten Lieder, die damals gespielt worden sind, in allen Musikboxen überhaupt, das war dieses berühmte Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Sie erlauben es, mein Herr, dass ich heute Abend mit Ihrem Töchterchen ausgehe. Naja, Sie können sich ja überlegen, ob Sie ihm das erlaubt hätten. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas. pas les belles manières. On demande au papa s'il permet, et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaudrons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage, kurz vor der Hochzeit, da habe ich sie auch kennengelernt. France Gall war mit einem Bekannten von mir verlobt und sie war damals das Stimmungsmädchen schlechthin. In Frankreich kannte sie jedes Kind, dann hat sie den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen, dann kannte man sie in Deutschland und nicht nur in den Karnevalstagen ging es um ihre Apfelsinen im Haar. Banane, fragt Rosita seit heute zu einem Kokosnussglas. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen. Fragt die modische Welt, das was Rosita gefällt. Wenn man in Mexiko am Abend zum Karneval geht, wann sich doch alles, alles, alles um Karneval dreht. Sagt einem jeder, gehen Sie zu Raffinita, denn doch dann Rosita zum Musikerband. Und vor Begeisterung klatscht jeder die Hände sich heiß, weil wenn Rosita tanzt, an jeder sofort, weil ihr weiß, weil sie hot trägt und wie sie tanzt, das ist Mode. La Banda ist da, ja, ja, la Banda ist da. An der Hüfte Bananen, trägt Rosita seit heute zu einem Kokosnusskleid. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen, trägt die modische Welt, das was Rosita gefällt. Und unsere Erinnerungen an französische Schlager aus den 70er Jahren möchte ich gerne beenden mit einem Mann, der ein Lied gesungen hat, das heute noch seine Spuren hinterlassen hat. Denn alle, die Nathalie heißen, müssen und in dieser Zeit damals geboren sind, die haben das höchstwahrscheinlich Gilbert Bécaud zu verdanken. La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Radio 1, der Tipp von Matthias Hanselmann. Die Crazy Dinner Show mit Sauerkraut-Varieté im Kabuwazi Berlin. Richtig gehört, hier gibt es Show und Dinner in einem, beziehungsweise in einem Zelt. Hier werden Geist, Magen und Lachmuskulatur gefüttert, ohne dabei übersättigt zu werden. Zum Beispiel vom legendären Jongleur Haki Bindra oder einem Drahtseilakt auf High Heels. Ein Koch mit Salsa im Blut ist auch dabei und für jeden Besucher gibt es 5 Gänge kulinarische Überraschungen. Vegetarisch und aus Bioproduktion serviert von netten Damen. Achtung, die Tasse dazu bitte mitbringen. Die Crazy Dinner Show heute um 20 Uhr im beheizten Kabuwazi-Zelt am Spreewaldplatz in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt inklusive Essen 15 Euro. Werbung. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Praktika braucht viel Platz für Neues. Deshalb geht es satte 40% auf Öfen, Leuchten, Möbel, Teppiche und Fliesen. 40%! Aber nur bis Samstag. Praktika, hier spricht der Preis. Die günstigsten Reisen, die schönste Wohnung, die neueste Technik, den perfekten Partner. Wir verwenden so viel Zeit, um immer das Beste zu finden. Warum investieren wir davon nicht etwas in einen besseren Job? Auf monster.de warten täglich kostenlos über 40.000 Jobangebote auf Sie. Zeit für den besseren Job auf monster.de. Das Bessere für mich. Jetzt probieren bei Burger King den frisch gegrillten Big King für nur 1,99. Burger King. Geschmack ist King. Steuererklärungen bleiben kompliziert. Beziehungen bleiben kompliziert. Politik bleibt kompliziert. Rundfunkbeitrag ist ab sofort einfach. Der neue Rundfunkbeitrag. Eine Wohnung, ein Beitrag. Einfach für alle. Infos unter www.rundfunkbeitrag.de. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. EU-Parlamentspräsident Schulz lehnt Haushaltskompromiss ab. FDP-Chef Rösler nimmt Hahn gegen Rassismusvorwurf in Schutz und das Wetter meist stark bewölkt. Örtlich Schneeschauer bis 3 Grad. Yeah, the girl with the only one. 1. Nachrichten. Um 12 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Der Präsident des Europaparlaments Schulz lehnt den Kompromiss zum EU-Haushalt ab. Dieser sehe höhere Ausgaben als Einnahmen vor, kritisierte Schulz im ZDF-Morgenmagazin. Er rechne nicht damit, dass das EU-Parlament dem Vorschlag zustimmt. Die Plenumssitzung wurde daraufhin unterbrochen. Aus Brüssel Wolfgang Landmesser. Ab Mittag soll dann weiter verhandelt werden. Auf dem Tisch liegt ein neuer Vorschlag von Rompuys. 960 Milliarden Euro beträgt demnach der Rahmen für die EU-Ausgaben in den kommenden 7 Jahren. Damit würde in der Haushaltsplanung zum ersten Mal weniger Geld bereitstehen als im zurückliegenden Planungszeitraum. Das könne die Basis sein für eine Einigung, hieß es aus dem Kreis der Staats- und Regierungschefs. Jetzt gehe es noch um die Details. Widerstand kündigte bereits Martin Schulz an. Das findet nicht die Zustimmung des Europäischen Parlaments, so dessen Präsident. Ein solcher Beschluss würde zwangsläufig zu Defiziten im EU-Haushalt führen. FDP-Chef Rösler hat den hessischen Landesvorsitzenden Hahn gegen Rassismusvorwürfe verteidigt. Rösler erklärte in Berlin, er verstehe die Aufregung über die Interviewäußerung Hahns nicht. Hahn sei über jeden Rassismusverdacht erhaben. Jan Gawert. Mit Hahn verbinde ihn eine persönliche Freundschaft. Als Integrationsminister in Hessen sei dieser erfolgreich. Hahn hat in einem Zeitungsinterview Röslers Aussehen mit den Worten thematisiert, er würde gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Damit hatte Hahn Rassismusvorwürfe vor allem aus den Reihen von SPD, Grünen und Linkspartei auf sich gezogen. Kritik an der Äußerung kam aber auch aus seiner Partei. Der angeschlagene ThyssenKrupp-Konzern will mindestens 2.000 der derzeit fast 28.000 Arbeitsplätze abbauen. Davon betroffen sei auch die Verwaltung in der Duisburger Stahlzentrale, teilte das Unternehmen mit. Massive Probleme mit den Stahlwerken in den USA und in Brasilien sowie Missmanagement hatten ThyssenKrupp tief in die roten Zahlen gestürzt. Jörg Marksteiner. Insgesamt sollen bis 2015 2000 Stellen sozialverträglich wegfallen, heißt es bei ThyssenKrupp. Außerdem könnten Firmenteile mit weiteren 1800 Mitarbeitern verkauft werden. Über die Einzelheiten werde noch mit Arbeitnehmervertretern beraten. Insgesamt beschäftigt die Stahlsparte von ThyssenKrupp europaweit gut 27.000 Menschen, davon 19.000 in Deutschland. Die jetzt geplanten Einschnitte sollen etwa 500 Millionen Einsparung bringen. Aus Sicht von ThyssenKrupp sind sie dringend nötig. Die Stahlsparte ist konjunkturanfällig und renditeschwach. Der Markt ist hart umkämpft und leidet unter Überkapazitäten. In Tunesien geht der Machtkampf zwischen den regierenden Islamisten und der Opposition weiter. Gewerkschaft und Opposition haben für heute zum Generalstreik aufgerufen. Hintergrund ist die Ermordung des prominenten Oppositionspolitikers Belaid. Er soll am Nachmittag beigesetzt werden. Stefan Ehlert berichtet. Schon jetzt haben sich tausende Menschen in einem Vorort von Tunis versammelt, um an der Beerdigung Belaids teilzunehmen. In den Vortagen war es bereits zu Krawallen gekommen. Ein Polizist kam dabei ums Leben. Bundesaußenminister Westerwelle forderte Regierung und Opposition auf, die Demokratie zu verteidigen. Er sei in großer Sorge um den inneren Frieden in Tunesien. Er sagte, der Mord an Shukri Belaid müsse dringend aufgeklärt werden. Der 48-jährige Politiker war am Mittwoch in Tunis auf offener Straße erschossen worden. Über Ergebnisse der kriminalpolizeilichen Untersuchung liegen bislang keine Meldungen vor. Und soweit die Radio 1 Nachrichten um 12 Uhr und 3 Minuten. Weiter geht es hier mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um 0 Grad. Heute bleibt es bewölkt mit einzelnen Schneeschauern bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts wolkig mit Auflockerungen. Später von Norden her Schnee mit Glätte. Nach Süden hin kaum Schauer. Tiefstemperaturen bei minus 1 bis minus 5 Grad. In Berlin um minus 2 Grad. Morgen wieder wolkig mit einzelnen, meist leichten Schneeschauern. Am Sonntag dann ist es trocken mit etwas mehr Sonne. Bei Temperaturen um 1 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen dem Dreieck Schwanebeck und Hohenschönhausen gab es einen Unfall. Der Standstreifen ist blockiert. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland gibt es Bauarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Baruth-Mark und Starkow kommt es zu Behinderungen wegen einer Unfallaufnahme. Der Standstreifen ist blockiert. Zum Stadtverkehr Berlin Treptow-Köpenick in der Ortolfstraße sind zwischen Wegedornstraße und Wunstorfer Weg beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall gesperrt. Blitze haben wir auch auf der A10 Richtung Hamburg im Dreieck Oranienburg, in Amalienfelde Richtung Schwante und Berlin-Charlottenburg auf der Otto-Suhr-Allee-Höhe Schloss Charlottenburg. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Frank Elstner. Wenn ein Sänger einen Ton singt und gleich nach dem ersten Ton erkannt wird, dann hilft das bei der Karriere. Und bei Lena war das ganz bestimmt so. Wir haben das gerade eben schon wieder bewiesen bekommen. Ich möchte Sie herzlich einladen. Wir sind hier bei Radio 1 und ich bin gebeten worden, ein bisschen über die 70er, 80er Jahre zu sprechen bei Radio Luxemburg und lade Sie jetzt ein zu meiner dritten Stunde. Der nächste, der Sie einladen wird, wird am 1. März dann Thomas Gottschalk sein. Dazu wünsche ich Ihnen jetzt schon gute Unterhaltung. Und jetzt erinnere ich mich tatsächlich an eine Sendung, die ich immer am Nachmittag gemacht habe bei Radio Luxemburg von 15 bis 16 Uhr. Sie hieß die Blaue Stunde und die Spielregeln waren ganz einfach. Die Hörer konnten mich anrufen, mir eine Frage stellen und während die nächste Platte lief, durfte ich mir mit allen möglichen Hilfsmitteln versuchen, diese Frage zu beantworten. Ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit, was ich damals gemacht habe. Ich hatte einen Vertrag mit 10 pensionierten Lehrern. Und die haben immer zwischen 15 und 16 Uhr zu Hause gesessen und darauf gewartet, dass ich sie anrufe, haben das Radioprogramm gehört, haben alle Lexika um sich herum gehabt und haben sozusagen gegoogelt. Das, was man heute mit Google macht, hat man damals eben noch mit den Lexika getan. Und deswegen biete ich Ihnen jetzt folgendes Spielchen an und ich sage Ihnen auch noch, warum es die Blaue Stunde hieß. Wenn ich die Antwort nicht finde innerhalb von einem Musikstück, dann bekamen damals meine Zuhörer einen blauen, nämlich einen 100-Mark-Schein. Wir wollen heute nicht um Geld spielen, jetzt sagen sie alle, oh, sondern wir spielen um einen USB-Stick, ein besonders elegantes Stück von Radio 1, das sie sehr lieb haben werden. Wer also mir jetzt gleich eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann, der bekommt dann diesen Stick und diesen Preis mit schönen Grüßen von Radio 1. Nichts Schlimmeres als Amy Winehouse zu unterbrechen, wenn sie singt, aber ich soll unbedingt eine Telefonnummer durchgeben, unter der Sie uns erreichen können. 0331 7099 dreimal die 1. 0331 7099 dreimal die 1. Diesmal heißt es nicht hier Frank Werder, sondern diesmal heißt es die Blaue Stunde, besser gesagt die USB-Stunde bei Radio 1. Ich hoffe jetzt einen Hörer am Apparat zu haben, der mich reinlegen möchte. Was möchten Sie wissen und wer sind Sie? Der Wolfgang, hallo. Wolfgang, woher rufen Sie an? Aus Wilmersdorf. Das heißt hier gar nicht weit, bin ich vorhin noch durchgefahren. Sie sind ganz in der Nähe, können gleich zu uns ins Studio kommen, sich den Preis selbst abholen, wenn Sie gewinnen. Wie lautet Ihre Frage? Mir brennt schon lange unter den Fingernägeln diese Frage und zwar, wo im All stand der Urknall, fand der Urknall statt. Also Sie möchten von mir wissen, wo im All der Urknall stattfand. Richtig. Also da möchte ich Sie zuerst mal beglückwünschen. Wenn Sie keine anderen Probleme haben, dann sind Sie hier genau richtig gelandet, nämlich bei einer Unterhaltungsradiosendung. Ich melde mich gleich wieder. Ich habe ja eine Musikstücklänge Zeit. Na, ich drücke die Daumen. Okay. Wolfgang, jetzt geht's wieder drum, ob Sie den USB-Stick gewinnen, ja oder nein, oder ob ich ihn hier behalten darf. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon was sagen. Wir haben gerade die Ärzte gehört und ich könnte gleich einen Arzt brauchen, weil ich so mich beeilt habe, um die richtige Antwort zu finden. Es ist schon eine freche Frage, muss ich schon sagen. Aber ich hab's. Wolfgang, spitzen Sie die Ohren. Super. Die Materie expandiert nicht in einem bereits vorhandenen Raum, sondern gemeinsam mit dem Raum. Der Urknall fand deshalb genau genommen an jedem Ort des heutigen Kosmos statt. Jetzt bist du platt, oder? Ich bin absolut platt, weil ich dachte, es wäre wirklich ein Punkt gewesen. Ja, ich hätte Ihnen den auch gegönnt, aber ich freue mich, dass Google besser war. Ich freue mich ja, dass ich die Information endlich mal bekomme, nach 10 Jahren. Ich habe mir die Frage schon vor 10 Jahren gestellt. Ja, dann googeln Sie mal da. Insgesamt gibt es da seitenweise Auskünfte zu. Ich habe hier nur den allerkürzesten Satz dazu gesagt. Was machen Sie beruflich? Zahntechniker. Und dann so neugierig, wo der Urknall stattfindet? Ach, an allem Interesse. Dann stelle ich Ihnen eine Frage, wo ist zum ersten Mal gebohrt worden? Gebohrt? Ist das eine unanständige Frage? Nein, aber vielleicht kriegen wir das auch raus. Wolfgang, danke schön für Ihren Anruf. Ich bin gespannt, wer der Nächste ist. Danke, danke tschüss. Ja. Tschüss. So, und da ist der nächste Telefonanrufer in der Leitung. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Frank. Wer sind Sie? Ja, hier ist der Thomas. Hallo Frank. Hallo Thomas. Ich rufe aus Potsdam an. Ja. Und die Kollegin sagte schon, ich soll die Frage sehr kurz stellen. Und zwar geht es darum, in Park Sanssouci ist doch das chinesische Teehaus. Ja. Ich habe alte Karten von Potsdam, die sind so gestaffelt von 1870 bis in die 50er Jahre. Ja. Und bis in den 50er Jahren hieß das Teehaus immer japanisches Haus. Und auf einmal ist es umbenannt. Und ich finde wirklich, also diese Frage, die beschäftigt mich schon sehr lange. Und ich finde nirgendwo heraus, warum dieses Haus umbenannt wurde. Weil von der Kultur ist es ja zwischen Japan und China wirklich ein Unterschied. Ein Riesenunterschied, ja. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Ich war in beiden Ländern und nicht nur die Sprache ist der Riesenunterschied, die Schrift, die Menschen, die Kultur. Wir werden das rauskriegen. Ich habe manchmal gedacht, ob es einen politischen Hintergrund gibt, dass in der DDR-Zeit Japan nicht opportun war, aber selbst dazu habe ich nichts gefunden. Also wäre natürlich toll, wenn du da was... Also ich probiere es. Versprechen kann ich es nicht, aber ich bin umringt hier nur von Intelligenzbestien. Okay. Bis gleich. grüße aus Potsdam nach Potsdam und hoffe, der Thomas ist noch in der Leitung. Ja, ich bin auch da, Frank. Thomas, pass auf, ich habe hier diesen USB-Stick, den schicken wir mal auf jeden Fall. Aber die gute Nachricht, wir haben etwas gefunden und es scheint tatsächlich ein Politikum zu sein. Aber um alles vorzulesen, was wir gefunden haben, bräuchte ich hier eine Stunde und die Sendezeit haben wir nicht, deswegen gibt es den Stick. Also, anstelle der ursprünglichen Bezeichnung chinesisches Teehaus ist in der Literatur und auf Grafiken auch vom japanischen Teehaus oder japanischen Haus die Rede, was du uns ja erzählt hast, was dann im 20. Jahrhundert zum Politikum wird, so nach dem Boxeraufstand von 1900 und in der Nazi-Zeit als Hommage an den Freund in Tokio. Das war gerade in der Zeit, als die Vergoldungen am Teehaus anlässlich der Olympiade nach alten Plänen wiederentdeckt und wiederhergestellt wurden. Also, es war ein Politikum, aber guck dir das Ganze an. Bei Google findest du darüber 5352 Seiten. Von uns gibt es für die interessante Frage einen USB-Stick und viel Spaß beim Weiterzuhören. Alles klar. Ich danke dir, Frank. Tschüss. Und schönes Wochenende. Tschüss. Tito. Zum dritten Verkauf. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann da. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Ob beim Wintersport, Biking, Skaten oder Surfen, geh aufs Ganze mit dem kleinen, kompakten Action-Camcorder von JVC. Erlebe deine Videoaufnahmen in Full HD, mach Fotos mit der 5-Megapixel-Kamera und übertrage alles schnell per Wi-Fi auf dein Smartphone. Ab jetzt bei allen 18 Mediamärkten für unglaubliche 199 Euro. Richtig gehört, 199 Euro. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Liebling, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Na, Stimme weg. Ipalat Halspastillen. Pflanzliche Naturkraft. Bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Ipalat aus ihrer Apotheke. Ipalat. guckt sie mich doch heute Morgen ganz lange an und sagt dann zu mir, eigentlich möchte sie mal was anderes sehen beim Aufwachen. Gut, sag ich, kriegst halt ein neues Schlafzimmer. Jetzt wird alles neu, denn bei Höffner startet die Preisrevolution. Wir schenken Ihnen 1.000 Euro, und zwar schon ab 3.000 Euro Einkaufswert. So sparen Sie beim Möbel- und Küchenkauf locker bis zu einem Drittel. Außerdem bis zu 40% auf viele Marken. Lieber zu Höffner als zu teuer. Noch kein Frühling in Sicht? Mit den tollen Frühlingsdeals bei H&M können Sie sich jetzt schon darauf einstimmen. Mit ausgewählten Damenblazern für 20 Euro, Hosen für Damen, Herren und Kinder für 15 und Leggings für Kinder für 5 Euro. Aber nur für kurze Zeit. Bis bald bei H&M. Heute und morgen bei Höffner in Waltersdorf. Hüllstar Beratungstage mit exklusiver 0% Finanzierung über 36 Monate auf Hüllstar Möbel. Persönliche Beratung? Da komme ich persönlich. Radio 1. Nachrichten. Um 12.31 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. In Brüssel sind die Beratungen über die EU-Finanzpläne erneut unterbrochen worden. Zuvor war ein Kompromissvorschlag von Ratspräsident Van Rompuy vorgelegt worden, der vorsieht, die Ausgaben auf 960 Milliarden Euro zu beschränken. EU-Parlamentspräsident Schulz kritisierte den Vorschlag, weil dieser höhere Ausgaben als Einnahmen vorsehe. Das Parlament werde dem Haushalt so nicht zustimmen, sagte Schulz. Der angeschlagene Industriekonzern ThyssenKrupp baut mindestens 2000 Stellen ab. Dies betrifft das europäische Stahlgeschäft mit derzeit fast 28.000 Mitarbeitern. Durch mögliche Verkäufe könnten noch weitere 1.800 Arbeitsplätze wegfallen, teilte der Konzern mit. ThyssenKrupp will insgesamt rund 500 Millionen Euro einsparen. FDP-Chef Rösler hat den hessischen FDP-Chef Hahn in der Rassismusdebatte verteidigt. Dieser sei über jeden Verdacht des Rassismus erhaben, so Rösler. Außerdem verbinde ihn mit Hahn eine persönliche Freundschaft. Er verstehe die Aufregung nicht. Hahn hatte gesagt, er würde gern wissen, ob die Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. In Tunesien werden zwei Tage nach dem Mordanschlag auf den Oppositionspolitiker Belaid weitere Unruhen erwartet. Die Gewerkschaften kündigten aus Protest gegen die Tat einen Generalstreik an. Zur Beisetzung Belaids werden tausende Menschen erwartet. Er wird mit einem Staatsbegräbnis in der Hauptstadt Tunis beigesetzt. Millionen gesetzlich Versicherte können in diesem Jahr eine Beitragsrückerstattung von ihren Krankenkassen erwarten. Das berichtet das Magazin Focus und beruft sich auf eine Umfrage unter allen 134 Kassen. Demnach wollen 19 von ihnen wegen der guten Finanzlage ihren Mitgliedern eine Prämie auszahlen, deren Höhe liege zwischen 30 und 120 Euro. Die Radio 1 Nachrichten um 12.33 Uhr. Weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg um den Gefrierpunkt. Heute bleibt es bewölkt mit einzelnen Schneeschauern bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts wolkig mit Auflockerungen, später von Norden her Schnee mit Glätte. Nach Süden hin kaum Schauer, Tiefstemperaturen bei minus 1 bis minus 5 Grad. In Berlin um minus 2 und morgen auch wieder wolkig mit einzelnen, meist leichten Schneeschauern. Und am Sonntag dann ist es trocken mit etwas mehr Sonne bei Temperaturen um 1 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland gibt es Bauarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. A11 Prenzlau Richtung Berlin. Zwischen Pfingstberg und Joachimsthal gab es einen Unfall. Die rechte Spur ist blockiert. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Baruth-Mark und Starkow. Behinderungen wegen einer Unfallaufnahme. Hier ist der Standstreifen blockiert. Und Stadtverkehr Berlin Mitte auf der Wilhelmstraße ist zwischen Stresemannstraße und Hallisches Ufer die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Sie müssen hier immer wieder mit Stau rechnen. Und Treptow-Köpenick in der Artwolfstraße sind zwischen Wegedornstraße und Bohnsdorfer Weg beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall immer noch gesperrt. Blitzer haben wir auch auf der A10 Richtung Hamburg im Dreieck Oranienburg, in Amalienfelde Richtung Schwante und in Berlin-Köpenick auf der Rummelsburger Landstraße. Ihre Verkehrs- und Blitzermeldung unter 0331 70 99 888. Wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Frank Elstner. I've noticed you around. find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, with me? So, jetzt sind wir wieder dran. Ja, hier ist Radio 1. Mein Name ist Frank Elstner und ich sollte Ihnen heute Morgen zwischen 10 und 13 Uhr ein bisschen was erzählen über die 70er und 80er Jahre im Radio und auch in der entsprechenden Musik. Aber ganz zum Schluss möchte ich doch ganz gerne noch ein bisschen aktueller werden und auf meine derzeitige Sendung zu sprechen kommen. Sie heißt Menschen der Woche, läuft beim SWR jeden Samstagabend um 21.50 Uhr. Und einer meiner allerersten Gäste ist jetzt am Telefon ein wunderbarer Schauspieler und ein Mann, der viel zu sagen hat. Das werden Sie gleich erleben. Es ist Ralf Bauer. Grüß dich, Ralf. Bist du da? Hallo, Frank. Jetzt zwingst du mich allerdings in eine Bedrohung, dass ich viel zu sagen habe. Das ist nur manchmal so der Fall. Hallo. Naja, wann immer du bei mir warst, und ich glaube, ich hatte keinen Gast in meinen Sendungen öfter als dich, hast du dir immer irgendeine Überraschung einfallen lassen. Kannst du dich noch erinnern, als du das ganze Gespräch mit mir im Kopfstand geführt hast? Ja, mit Kopfstand, das war ziemlich lange. Das war sogar für mich, wo ich das ja ein bisschen geübt bin. Ich glaube, ich habe eine ziemlich rote Birne gehabt, ja. Aber hat Spaß gemacht. Das macht ja mit dir immer Spaß, weil du auch immer außergewöhnliche Dinge suchst. Und da gibt es einen sehr schönen Satz, der eigentlich prädestiniert für dich ist, von Goethe aus dem Faust, wo der Faust zu Wagner sagt, wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei. Das wäre ein Satz, den ich für Frank Elstner hernehmen würde. Ja, aber jetzt muss ich unseren Zuhörern ja doch ein kleines Geheimnis verraten. Ich kenne keinen Menschen auf der ganzen Welt, der so viel Texte auswendig weiß aus der Weltliteratur wie Ralf Bauer. Man gibt ihm irgendein Stichwort und ihm fällt irgendetwas dazu ein. Du kannst dich erinnern, das haben wir mal eine ganze Sendung durchgehalten. Ja, genau. Kannst du so gut auswendig lernen? Warst du schon in der Schule immer der die Gedichte aufsagen musste? Nee, an der normalen Schule hätte es mich eher jagen können mit diesen ganzen Gedichten und kleinen gelben Reklamheftchen. Das hat sich eher herauskristallisiert in der Schauspielschule. Und zwar, jeder Schauspieler muss ja irgendwie Texte lernen. Nur bei mir war etwas, wo mein Lehrer mal gesagt hat, das ist ein Phänomen, dass ich die Texte nicht mehr verloren habe. Ja, also ich habe noch die Vorsprecherrollen, die ich an der Schauspielschule in Hamburg vorgesprochen habe, selbst die habe ich immer noch parat. Wahnsinn. Das ist einfach etwas, dafür kann man nichts, ja. Das ist einfach so. Was machst du im Moment? Spielst du irgendwo? Ich spiele gerade in Karlsruhe, also quasi in unserer Heimat, unserer beider Heimat, ein Zwei-Personen-Stück Gut gegen Nordwind. Das ist ein Liebesroman. Und was sehr schön ist, ist so erfolgreich, dass wir jetzt schon wieder geplant haben, im Dezember damit zurückzukommen nach Karlsruhe. Du warst letztes Jahr und vorletztes Jahr unterwegs mit einem meiner besten Freunde, der ein wunderbares Buch geschrieben hat. Und jetzt wende ich mich mal an die älteren Zuhörer, nämlich Älter werden ist nichts für Feiglinge. Und du weißt, von wem ich jetzt spreche, von Blacky Fuchsberger. Genau. Wie ist dein Kontakt heute zu Blacky? Der ist immer noch gut. Ich bin ja ein bisschen chaotisch manchmal, was die Kommunikation angeht, ja. Aber der Blacky sagt immer, er hätte 3 Vizesöhne und einer dieser 3, darf ich mich glücklich schätzen, bin auch ich. Und er ist natürlich dementsprechend dann mit seiner Frau, mit der Gundel, die ja seit über 50 Jahren glücklich miteinander verheiratet sind, einfach so Vizeeltern, ja. Also es ist ein sehr gutes Verhältnis. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zur Musik? Ich habe vorhin ein paar Platten ausgesucht aus den 70er und 80er Jahren. Da war sehr viel französische Musik dabei, weil gerade bei uns im Südwesten unten immer wieder die Franzosen sich durchgesetzt haben, was ja heute fast vom Markt verschwunden ist. Ja, wobei Patricia Kaas ist ja immer noch hoch angesehen. Ja, ich glaube sogar im gesamten Bundesgebiet. Aber ich mag Musik. Ja. Für mich ist Musik ganz wichtig, auch manchmal für die Schauspielerei. Weil Musik hat natürlich die Möglichkeit, sofort Stimmungen zu kreieren, zu schaffen. Auch für uns Schauspieler, um diese Emotionen zu transportieren. Allerdings auch für die Zuschauer. Deswegen, ich liebe Musik. Hast du eigentlich mal gesungen? Gott behüte. Das heißt, wenn morgen eine Schallplattenfirma kommt und sagt, den Ralf Bauer wollen wir jetzt als Sänger verkaufen, dann würdest du abwinken? Nee, das geht nicht. Also das ist wirklich, das überlasse ich wirklich den Leuten, die das gut können, weil ich glaube, da würden die Leute wirklich scharenweise davon laufen. Aber man kann dich trotzdem auf einer CD zu Hause hören, nämlich wenn es um Yoga geht. Ja, genau. Also es gibt natürlich auch Hörbücher, ja. Romane. Ich habe jetzt gerade einen neuen gemacht, einen Abenteuer-Action-Roman als Hörbuch gesprochen und natürlich auch Yoga-CDs, wobei das ja immer ein bisschen schwierig ist, aber es gibt so eine, die man beim Autofahren sich anhören kann und wenn man dann in Situationen kommt, die ein bisschen stressig sind, wie man dann sofort runterschalten kann, ja. Aber Gesang, Gott behüte, das wird's nie geben. Ich teste jetzt mal deine Reaktionsmöglichkeiten auf meine Fragen und ich schwöre meinen Zuhörern, dass das nicht abgesprochen war und der Ralf überhaupt nicht weiß, dass ich das jetzt mit ihm machen möchte. Ralf, meine Sendung geht gleich zu Ende, damit Menschen und Zuhörer besonders glücklich sind. Was hättest du da aus der Weltliteratur drauf? Was für ein Zitat hättest du gerne? Um Menschen besonders glücklich zu machen, was würdest du da zitieren? Menschen, euer Leben, etwas aus Shakespeare natürlich, euer Leben soll voller Poesie sein und Abenteuer und Liebe. Liebe vor allem. Nein, ich meine nicht die gewandten Posen der Liebe, nicht die melodramatischen, lyrischen Spiele der Liebe zum amüsanten Zeitvertreib für einen Abend, sondern Liebe, die das Leben überwältigt. Keinem Willen unterworfen, unbezähmbar wie ein Aufruhr im Herzen, von dem wir hilflos getrieben werden, ob in den Rausch oder in den Ruin. Liebe, wie es sie in Berlin noch nie gegeben hat. Mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Das ziehst du einfach so aus dir heraus, ohne einen Text in der Hand zu haben. Ich bewundere das wirklich. Und was würdest du sagen, wenn du heute Abend mit einem netten Mädchen zum Essen gehst, das Essen nicht gerade gelungen war, aber du trotzdem von dem Abend noch was haben möchtest? Ein männlicher Briefmarke lebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Das hat in ihm die Liebe erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. Und so liebt er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens, oder? Ralf, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Zitate aus der Weltliteratur. Wünsche dir alles Gute auch beim Theaterspielen in Karlsruhe. Vielen und Dank, hoffentlich Frank. Sehen wir dich bald wieder in einer Riesenrolle im Fernsehen. Ich danke dir, Frank. Liebe Grüße nach Berlin. Alles bis klar. Bald. Tschüss. Ja, ciao. Take a chance on the first in line. Take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're Liebe Hörer, hier spricht Frank Elstner und ich durfte ein bisschen zurückschauen in die 70er und 80er Jahre in der Serie Die Rückkehr der Radiolegenden. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Verantwortlichen hier bedanken, dass ich das mitmachen durfte. So habe ich Germa und Jürgen kennengelernt, die mir unglaublich zur Seite standen in den vergangenen 3 Stunden. Hoffentlich hat es ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten sage ich auf Wiedersehen demnächst bei Menschen der Woche und auf Wiederhören vielleicht auch. Tschüss, bleiben Sie gesund. Asking myself why you don't. Why do you always turn your back on me? What's wrong with me? You've always thought there's something wrong with me, haven't you? Always. Matthias Hanselmann. Das hier sind Complicated Universal Come. Dieser Song bzw. das Video dazu wurden auf YouTube schlappe 10 Millionen Mal angeschaut. Hinter Complicated Universal Come steckt der dänische Musiker und Produzent Frederik Valentin. Ein Fan von Soundwänden, hypnotischen Melodien und repetitiven Rhythmen, die gern auch remixed werden, zum Beispiel von Techno-Durchlaucht Trente Müller. Complicated Universal Come heute beim Indie-Kollektiv im Magnetclub, zu finden in der Falkensteinstraße 48 in Berlin-Kreuzberg. Los geht's um 23 Uhr zum Eintritt von 6 €. Werbung. Husten? Bronchowerde Hustenlöser. Stark gegen Husten. Nur einmal täglich. Bronchowerde Hustenlöser. Jetzt neu in Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nur heute und morgen und nur bei Real. Frischer Schweinenacken mit Knochen. Das Kilo für je nur 2,99 Euro. Oder Nackenkotelett. Das Kilo je 3,99 Euro. Real. Einmal hin. Alles drin. Und falls Sie am Wochenende lieber etwas bestellen, dann besuchen Sie doch mal unseren Online-Shop. Das neue Jahr fängt ja gut an. Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin feiert ihren 250. Geburtstag. Für das neue Service Kurland Blanc Nouveau räumen wir Teile unseres Lagers. Bis zum 2. März schenken wir Ihnen bis zu 60% Preisvorteil. Nur im KPM-Quartier am S-Bahnhof Tiergarten. kpm-berlin.de. Weißt, Kalle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seitenbacher Öle. Öle von Seitenbacher. Was? Wirklich? 1 Euro? 1 Euro? Wer glaubt denn sowas? Einmalig günstig. O2 senkt den Preis für das iPhone 5. Jetzt nur noch 1 Euro Anzahlung mit O2 My Handy. Nur bis zum 28. Februar in Ihrem O2-Shop und unter o2.de. So muss Technik. Der 46 Zoll Philips Full HD LED-TV mit 117 cm Bilddiagonale, Triple HD-Tuner, CE-Plus-Slot, 100 Hertz und Energieeffizienzklasse A+, für nur 555 Euro oder 18,50 Euro bei 30 Monatraten. Noch mehr Angebote im neuen Saturn-Prospekt oder 12 Mal in Berlin bei Saturn. So muss Technik. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99 € mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King. Geschmack ist King. Noch kein Frühling in Sicht? Mit den tollen Frühlingsdeals bei H&M können Sie sich jetzt schon darauf einstimmen. Mit ausgewählten Damenblazern für 20 Euro, Hosen für Damen, Herren und Kinder für 15 und Leggings für Kinder für 5 Euro. Aber nur für kurze Zeit. Bis bald bei H&M. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko Vollkornsonne. Das feine Vollkornbrot mit der kräftigen Kruste aus den Steinbacköfen der Hofpfisterei. Fein gemahlenes Öko-Dinkel- und Roggenvollkornmehl und gemahlene Öko-Sonnenblumenkerne verleihen der Pfister Öko-Vollkornsonne ihren unverwechselbar milden Geschmack. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko-Vollkornsonne. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. EU-Parlamentspräsident Schulz lehnt Haushaltskompromiss ab. Rösler nimmt FDP-Landeschef Hahn in Schutz. Und das Wetter meist stark bewölkt. Örtlich Schneeschauer bis 3 Grad.